Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Heute möchte ich sagen, Robin, schön erstmal hallo, dass du auch wieder da bist. Ja, danke. Und wir haben heute wahnsinnig viele Themen. Es ist sogar so mehr passiert, als wir eigentlich drin haben, ja, um einen kurzen Abriss zu bringen. Henry of Blood regt sich über seine eigenen Fans auf. Julian Bam regt sich auf, dass ihm alte Freunde in den Rücken gefallen sind. Und wir sind seine neuen Freunde. Ja, wir sind seine neuen Freunde. Der hat uns beide erwähnt, vor allem lustigerweise nicht mit den Lästerschwestern, sondern mit unseren YouTube-Kanälen, wo wir beide nichts machen. Sehr gut. Und ganz viel anderes. Cristiano Ronaldo hat irgendwie einen hausgemachten Vergewaltigungsskandal an der Backe. Das sind alles Dinge, die haben wir heute nicht drin. Das ist echt krass. Also, und man merkt, dass es heute ein besonderer Podcast wird, weil es wird einen Punkt geben, wo wir in unterschiedlichen Themen einmal Bibi und dann einmal Dagi, Bibi und Lisa und Lena verteidigen. Was ist da los? Wir sind heute auf der Seite von den Influencern. Das ist mal... Also es ist eigentlich noch nie da gewesen. Was auch noch nie da war. War schon da. Und zwar der Sponsor der heutigen Folge ist wieder da. Ich wollte eigentlich BookBeat. Werbung sagen, dass wir noch nie Werbung gemacht haben. Ach so, haben wir noch nie gemacht. Aber ja. BookBeat ist der Sponsor der heutigen Folge. Genau, BookBeat, wer es vielleicht beim letzten Mal mitbekommen hat, ist das Netflix für Hörbücher. Es gibt eine Flatrate, 14,90 € im Monat und man kann so viel Hörbücher hören, wie man möchte. Also, sagen wir das eigentlich selber von sich oder können wir diesen Spruch für uns claimen? Das Netflix für Hörbücher, das sagen die, glaube ich, auch selbst über sich. Okay. Das System ist halt sehr ähnlich. Es gibt wirklich zehntausende Titel aus allen Kategorien, die man sich vorstellen kann. Ne? Also Romane, Thriller, Fantasy, Kinderbücher, Ratgeber, Sachbücher, Kochbücher, alles. Alles, was man sich vorstellt. David könnte sich mal ein Kochbuch anhören. und jetzt die Zitrone ausquetschen. Also ich persönlich bin ein riesiger Fan von Sachbüchern. Ich hatte das beim letzten Mal schon empfohlen, dieses Donald-Trump-Buch. Jetzt gibt es ja das neue, 4 von Bob Woodward. Stimmt, und über das wir auch schon gesprochen haben. Genau, und das gibt es da auch. Es gibt sie nämlich sowohl in Englisch als auch in Deutsch, die Bücher. Also ganz, ganz toll. Und hört einfach mal rein. Falls ihr Bock habt, beim Bahnfahren. Ich höre ja immer, wenn ich mit meiner Tochter spazieren gehe, habe tatsächlich jetzt in letzter Zeit weniger, weil sie inzwischen alt genug ist, selber zu laufen. Muss man den Kinderwagen weniger schieben, muss man mehr aufpassen. Aber es sind immer noch schöne Momente, auch abends zu runterkommen. So ein Hörbuch zu holen. Die soll mal klarkommen und sich wieder in den Kinderwagen legen, damit du in Ruhe Podcast hören kannst. Ja, das stimmt. Aber jetzt kommt das Besondere. Ihr kriegt das einen Monat gratis. Wenn ihr euch jetzt anmeldet unter bookbeat.de/Lästerschwestern mit AE oder wenn ihr auf bookbeat.de euch da mal umguckt und dann den Rabattcode Lästerschwestern mit AE benutzt. Ich finde das super, wenn wir irgendwann mal einen Werbepartner finden, vielleicht ja auch BookBeat oder die Po-Dusche vom letzten Mal, die einfach cool genug sind, uns jedes Mal einen neuen Code zu geben. Lästerschwestern, Lustschwestern, finde ich auch mal eine Sache, die ich, gerne hätte. Ja. Also liebe Leute von BookBeat, falls ihr das hört, ne, nächsten Monat gerne wieder. Fürs nächste Mal. Ich habe auch noch eine E-Mail der Woche. Stimmt, die hast du mir geschickt. Also eine Anfrage bekommen diese Woche, die einfach nicht so wie die Po-Dusche von letzter Woche. Die war eher das Produkt des Jahres. Bei der Mail, muss ich sagen, habe ich so laut gelacht wie lange schon nicht mehr. Und ich muss wirklich sagen, es ist schade, dass ihr die nicht sehen könnt, weil die Dinge sind hier so verkehrt geschrieben, die kannst du eigentlich gar nicht so vorlesen. Ich lese einfach mal so vor, wie es da steht. Die Rechtschreibung, Grammatik hört man da nicht sowas. Ich arbeite für die 1-Fluss-Plattform, bla bla bla, die Marken und Influencers zusammenbringt. Ich denke, dass du für ein schönes Marke von unserer Plattform interessiert sein könntest. Die Marke heißt bla bla bla, eine Marke von Videospiel. Diese Kampagne wird vergütet. Es ist gut, dass sie das dazu schreiben. Ja. Um die Bedingungen zu wissen, schreibe dich auf unsere Plattform ein. Es ist kostenlos und unverbindlich. Ich kann es gar nicht so falsch vorlesen. Es ist kostenlos und unverbindlich. Wenn du interessiert bist, ich fordere dich auf postulieren, um dein Profil zu anbieten. Du wirst bald eine Antwort erhalten, um zu wissen, ob du akzeptiert wirst. Dann ist unten drunter ein riesiger, großer, pinker Button, auf dem einfach nur draufsteht, ich bewerbe. Das ist einfach so gut. Das knallert Also das sind die Dinge, mit denen man sich als Influencer rumschlagen muss. Ich überlege fast, ob ich die Namen schwärze und das irgendwo poste, weil das einfach so gut ist. Das ist einfach zu gut, ja. Ja, danke für diese Mail wieder. Wir bewerben. Ausrufezeichen. Ja. Und ihr hört dann später demnächst von uns. Ja, weißt du, wer auch jetzt Werbung gemacht hat? Simon Desue hat Werbung gemacht für ein Video, was ihm nicht gehört. Ja. Indem er es, so klug wie er ist, einfach runtergeladen hat, bei sich eingebunden hat, das Wasserzeichen des Videos, was sie ja schon extra reingemacht haben, damit es ihnen keiner klaut, mit einem riesigen roten, schlecht drüber gelegten Abonnieren-Button zu verdecken und dann im Titel und auch im Thumbnail so anzudeuten, als wäre das in Wirklichkeit eigentlich sein Video, das man ja da sieht. Standard ist ja eigentlich, dass die Reaction-Video wenigstens die, ja, oder ich will gar nicht Fairness besitzen, aber auf dem Level der Dreistigkeit, auf dem sie sich sonst so bewegen, setzt irgendwann, glaube ich, dieser Mechanismus ein, wo sie sagen so, ja, schreibe ich wenigstens noch Reaction in den Titel. Das ist hier nicht passiert. Dieses Video heißt 25 krasse Lifehacks. Ich glaube, die ersten Tage war es auch noch Deutsch. Mittlerweile ist es nur noch 25 unbelievable Coca-Cola-Hacks. Das heißt, er hat das Video so genannt, wie es wahrscheinlich auch im Original heißt. Wahrscheinlich. Ich glaube auch, dass es am Anfang noch im Titel das Wort Fortnite gab. Ja, in den Text steht auch Fortnite. Also, man muss auch ehrlich sagen, als jemand, der sich ja so ein bisschen mit Search Engine Optimization auch beschäftigt und ab und zu mal Unternehmen diesbezüglich berät, ich bin der Meinung, dass er sich damit tatsächlich mehr schadet, als dass es nützt, weil die Leute klicken dann drauf, die ganzen Kids klicken drauf, weil sie Fortnite im Titel lesen oder weil es in den Text steht und die Leute googeln nach Fortnite. Und jetzt ist es halt jetzt auch auf Englisch, das heißt Amerikaner oder aus dem ganzen Raum gucken das und dann redet da irgendjemand auf Deutsch über was ganz anderes. Das sollte eigentlich theoretisch, es sei denn, das kann natürlich auch sein, die Zielgruppe, die er damit anspricht, ist so jung, dass sie einfach draufklicken und dann vergessen, warum sie draufgeklickt haben und dann einfach weitergucken, weil sie denken so, oh geil, Coca-Cola. 25, naja, ja, wahrscheinlich. Aber ich kann mir eigentlich müsste es seine Watchtime zerstören und damit eigentlich eher dem Video schaden. Es kann sein, dadurch, dass der Titel eher nur das Wort Fortnite enthielt, dass die Leute gucken, dann denken, wann kommt denn jetzt Fortnite und erst ab einem späteren Zeitpunkt skippen und dann die Watchtime schon hoch genug ist, ja, dass es ihm, ich weiß es auch nicht, ich glaube, der Typ denkt generell gar nicht. Also es gibt die zwei Optionen, dass er entweder so wahnsinnig dreist ist und das alles wirklich berechnet macht oder dass er halt einfach zu blöde für alles ist. Ja, vielleicht ist die Wahrheit steckt irgendwo in der Mitte. Es ist halt insofern krass, weil ich das auch noch nie gesehen hatte, dass jemand nicht nur das Logo ausblurrt, das macht das Fernsehen ja zum Beispiel immer mal wieder, aber dass er dann noch über das Geblurrte, was du deutlich darunter erkennst, also dann zieh doch den Abo-Button so groß, dass du nicht erkennst, dass da drunter geblurrt wurde. Das ist richtig schon krass. Einfach so wenig Mühe sich zu geben. Ja. Einfach das erste beste Video, was er gefunden hat, einfach runtergeladen, Logo drüber geklatscht, einmal kurz 3 Minuten drüber geredet, dann auf 10 Minuten gestretched und dann hochgeladen. Über den Inhalt brauchen wir auch gar nicht reden, weil das ist halt das typische, wow. Oh, jetzt hat er da eine Cola-Dose durchgeschnitten. Oh, krass. Oh, Digga. Digga, wow. Krass. Ja, gut. Sowas. Ja, kommen wir zu einem. Nee, warte mal, wir müssen weiterreden. Eine Sache würde ich noch ganz kurz besprechen, denn die hat mich tatsächlich noch am meisten getriggert, nämlich er macht ein Gewinnspiel da drin. Ja, das fällt, stimmt. Das fällt glaube ich, ganz vielen Leuten nicht auf. Er sagt, ich verlose eine 50 Euro Amazon-Gutschein. Und ich habe dir dann geschrieben, weil ich der Meinung war, das ist eigentlich nach YouTube-Richtlinien noch verboten, weil das war früher so. Du durftest laut den Richtlinien keine Abo-Forderung daran binden, dass an so ein Gewinnspiel. Und das macht er. Er sagt, ihr müsst mich abonnieren, ihr müsst die Glocke drücken, ihr müsst liken, ihr müsst kommentieren. Das waren eigentlich alles Dinge, die mal, weil sie eben den Algorithmus positiv beeinflussen, nicht an Gewinnspiele gekoppelt werden durften. Damit hat er ja besonders viel Erfahrung. Er hat ja früher schon irgendwelche Konsolen verlost. Und dann nicht verschickt. Dann nicht verschickt, aber eben genau aus dem Grund. Simon Desio ist die ersten Jahre, also als YouTube noch ganz jung war, so um 2011, 2012 herum, ganz häufig in den damaligen Trends waren es ja noch nicht. Es war halt so eine Startseite, ist ja ganz häufig da gelandet, weil der Algorithmus damals noch favorisiert hat, dass viele Interaktionen mit einem Video stattgefunden haben. Das heißt, wenn Leute viel geliked und kommentiert haben, dann bist du auf jeden Fall vorne auf der Startseite gelandet. Und deswegen haben YouTuber ganz häufig damals gesagt, ey, schreibt mir doch in die Kommentare, warum wollt unbedingt ihr diese Konsole haben? Mhm. Und liked aber auch dieses Video. Und boom, warst du da drin. Es gab mal eine Zeit, da war die gesamte Startseite voll. Mit Call of Duty-Montage. Call of Duty 4-Zeiten, Black Ops 1-Zeiten war das so. Weil die ganze Startseite war nur voll mit Call of Duty-Videos. Und jedes Call of Duty-Video hat mindestens eine Xbox verlost. Mhm. Und die haben einfach dadurch sich halt hart komplett da hochgeschummelt. Und das hat halt deswegen dann YouTube verboten. Ich habe aber tatsächlich mit dem WDR, mit WDR 360, heißen jetzt Reporter, also ein Reportagekanal auf YouTube, haben wir eine Reportage gedreht über Gewinnspiele auf YouTube und haben diesbezüglich festgestellt, dass YouTube das vor ein paar Jahren aus den Richtlinien rausgenommen hat. Inzwischen darfst du das. Aber, und das jetzt kommt's, was wir auch festgestellt haben, wir haben mit den Landesmedienanstalten geredet und mit Rechtsanwälten. Und das, was er macht, ist nicht gegen YouTube-Guidelines verboten, was ja schon blöd wäre. Nein, er verstößt damit damit gegen deutsches Recht. Also er, das ist, was er da macht. Er hat keine Teilnahmebedingungen, er hat keine Möglichkeit, wie irgendwie Zuschauer geschützt werden. Das ist tatsächlich undurchsichtig, weil er sagt, du musst abonnieren. Es gibt aber keine Möglichkeit, das wirklich nachzuprüfen, ob die Person jetzt abonniert kommt. Du kannst das zwar hinterher checken, nachdem du ausgelöst hast und so weiter, aber du kannst zum Beispiel nicht checken, ob die Person die Glocke aktiviert hat. Ja. Das wird einem YouTuber nicht angezeigt. Das heißt, er hat auch noch Richtlinien drin, obwohl sie nicht schriftlich oder irgendwie klar deutlich irgendwo festgelegt sind, die sogar irreführend sind. Das heißt, das, was er da hat, wenn das irgendjemand Zwinker, Lust hat, das der zuständigen Landesmedienanstalt zu schicken. Aber wer würde denn das machen? Wer würde sowas machen? Dieses ich Video, nicht. Dieses ich Video sowas mit nicht dem machen. Namen 25 Unbelievable Life, Coca-Cola Lifehacks von Nein. Simon Desue an die Landesmedienanstalt weiterzuleiten. Würde ich nicht machen. Das würde Leute anzuschwärzen, finde ich ganz schlimm. Tatsächlich habe ich, mit wem habe ich denn da neulich drüber gesprochen? Irgendjemand meinte zu mir, dass die Landesmedienanstalten total überlastet seien und dass sie sich fast darüber aufregen, weil sie meinen, 80% aller Fälle, die sie täglich reinbekommen, täglich, und das sind wohl mehrere 10.000 Sachen, sind Was? Influencer, die andere Influencer ansprechen. Also es ist tatsächlich, so. Wo war denn das? Mit wem habe ich darüber gesprochen? Also es muss wohl ein Riesentheater sein, weil der hat das gemacht und der hat das gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe bis auf diese Twitter-Mansion neulich, wo ich diesen Adidas-Post einfach an die Landesmedienanstalt weitergeleitet hatte, habe ich das halt auch noch nicht gemacht, weil ich das immer so ein bisschen affig finde und eher auch glaube, ja, man. Ich meinte das gerade als Witz, aber ich hab tatsächlich noch nie irgendwas da eingereicht. Wir haben mal indirekt dieses Verfahren gegen ApoRed ausgelöst, weil wir da angerufen haben im Zuge der Reportage, weil er kein Impressum hatte und halt nachfragen wollten, was das bedeutet. Aber, wobei ich das bei Simon Desue tatsächlich unterstützen würde, nicht mal, weil ich ihn nicht mag, sondern eher, weil das halt schon Next Level ist. Also, weil bei dem Video so viel falsch ist, so viel, dass man ihm das auch einfach mal, da darf er gerne mal auch zur Kasse gebeten werden. Wir haben so andere Fälle. Mich hatte zum Beispiel der Nino die Tage angeschrieben per Sprachnachricht, weil ihm jemand gesagt hätte, dass er im Podcast erwähnt wurde. Und mit dem hatte ich dann auch gesprochen und habe gesagt, du Nino, geht gar nicht darum, dich anzuschwärzen. Hab das auch nirgendwo, würden wir dich melden. Es geht aber darum, dass, wie du zum Beispiel auch schon zu mir sagtest, diese Debatte wird seit einem Jahr geführt. Und sie wird so laut, aber seit einem Jahr wird sie so laut geführt, dass jeder, der das nicht mitbekommen hat, von den Leuten auch aus unserem Umfeld und auch in dieser Größe, wie auch Nino zum Beispiel ist oder auch Lara, die wir häufiger hier erwähnen, oder Fischkopf, der lebt entweder unter einem Stein und das tun die nicht, oder hat sich bewusst dagegen entschieden. Ja. Oder ist bewusst dafür entschieden, das sich irgendwie dumm zu stellen. So, und das ist eine Sache, die kann man durchaus kritisieren. So, ne? Und da kann man dann halt, wie Nino sagte dann, hey du, sorry, ich habe dabei mir nichts Böses gedacht. Und dann meine ich also, ey, glaube ich dir gerne. Ne? Also ein logischer. Die meisten denken sich dabei nichts Böses. Und Simon Desue, der, ich meine, hat ja auch keine. Wie gesagt, das ist ja auch das Problem bei dieser ganzen Debatte immer wieder. Wir regen uns darüber auf, weil es uns als Branche schadet, weil es uns alle schlecht aussehen lässt und weil es einfach in dem Kontext, es geht ja oft an kleine Kinder, einfach schlecht ist. Unmoralisch ist. Aber wenn man ganz ehrlich ist, zu Schaden kommt da niemand, weil er Simon Desue abonniert hat und dann denkt, er gewinnt einen 50-Euro-Gutschein, am Ende kriegt er keinen. Schade, aber die Chancen, die zum Gewinnen, selbst wenn es ein legitimes Gewinnspiel wäre, waren sowieso so gering, dass es keinen großen Unterschied macht. Das ist richtig. Ich finde natürlich trotzdem, dass solche Dinge ja kritikwürdig sind und es gibt eben auch nicht dieses Schadensmaßband, wo ab einer 7 darf man sich aufregen und alles unter einer 7 ist, ach okay, ist eine 6,8. Nee, komm, mach weiter, Simon. Ich habe eine 6,8 hier. Apropos, wenn wir schon über Leute reden, die sich absichtlich dumm stellen. Und zwar der Luca Concrafter. Ja. Der hat diese Woche eine Aktion rausgehauen, die. Das ist so irgendwo so dazwischen. Darf man sich aufregen oder lacht man drüber? Ja, lass mich das erklären. Ich fand's so super. Ich finde ja der ohnehin, ich finde ihn, er ist halt einfach eine hohle Nuss. Ich kann mir da nicht helfen. Er ist so einer von denen, die immer wieder so Sachen bringen, wo ich nur vermuten kann, dass da hat doch jemand entweder nicht nachgedacht oder es ist einfach nicht viel dahinter. Jetzt hat es eine zweite Pizza rausgebracht. Vor, ich glaube, anderthalb Jahren kam die erste Luca. Er hat Merchandise. Sein Merchandise ist tatsächlich eine Pizza. Also eine Tiefkühlpizza, die man kaufen kann. Ich glaube, wie ich mir habe sagen lassen, die schmeckt wohl gar nicht so schlecht. Aber jetzt in dem aktuellen Vorstellvideo, was halt wieder 90% eher in coolen Posen ist, so, ne, das ist ja so sein Ding. Und 1% tatsächliche Pizza-Vorstellung. Dieses Video wird kurz pausiert für einen Disclaimer, nämlich er sagt, Ja, wir haben beim letzten Mal ganz viele kritische Zuschriften bekommen, weil die Vegetarier sich beschwert haben, weil da ja Fleisch drauf war. Mhm. Und deswegen haben wir die Lösung parat. Wir haben auf die aktuelle Prosciutto-Pizza den Hinterschinken ganz locker oben drauf gelegt, sodass ihr den Hinterschinken einfach von dem Käse runternehmen könnt. Und dann am besten einfach in den Müll schmeißen. Ja, so. Seid ihr Vegetarier. Und dann sind alle Vegetarier glücklich, weil es geht ja nur darum, dass der Schinken nicht den Boden berührt. Dann ist es nicht mehr vegetarisch, vorher ist alles cool. Und dann hat sich der Konkrafter gedacht so, cool, also das ist ja eine geile Lösung. Wahrscheinlich sogar mit einem Marketing-Team zusammengesessen mit ihm und so, Leute, wir müssen was für die Vegetarier tun. Lasst uns doch die Tiere trotzdem töten, aber das Fleisch dann zum Wegwerfen auf die Pizza oben rauflegen und das den Leuten dann als Lösung anbieten. Und alle saßen da um den Tisch und so. Ja, machen wir. Konkrafter, du bist es einfach. Danke, mach auf jeden Fall gerne ein Minecraft-Video, damit du dich wieder erholen kannst von der Gedankenleistung, die du gerade zustande gebracht hast. Ja. Ich meine, vielleicht hat er die Leute auch damit getrollt irgendwie, aber es wirkt halt sehr wie so eine ernste Ansprache irgendwie. Also ich weiß es nicht. Ja, es ist ja tatsächlich eine Prosciutto-Pizza. Ja. Die Frage ist halt so, ist es witzig gemeint oder nicht? Ich würde es ihm zutrauen, dass es das nicht ist. Das aber auch einfach so zu sagen, finde ich das uncool. So, weil du stellst dich damit über Vegetarier, dann sag doch einfach, hey Leute, ich selber stehe auf Schinken, will keine vegetarische Pizza rausbringen, sorry an alle Vegetarier, aber dich über einen Vegetarier zu stellen und sich dann noch lustig darüber zu machen, ja, dann musst du halt einfach auch damit leben, dass Leute, die über dich lästern, wie zum Beispiel die Lästerschwestern, aber das nur so. Also, das ist ein gutes Beispiel davon, man versucht etwas Gutes zu tun für die Welt und es geht nach hinten los. Das ist jetzt auch Lindsay Lohan passiert, ein klassischer Influencer aus dem Filmbereich. Ja. Lindsay Lohan. Influencer? Das ist eine Frage. Anscheinend, weil sie redet jetzt gerade jeder drüber. Hat auch wohl viele Follower und so. Aber sie hat, glaube ich, schon seit langer Zeit keinen guten Film mehr gedreht. Ne? Ist ja noch so die bekanntesten Sachen, die sie gemacht Freaky hat. Freaky Friday, Herbie. Ich weiß auch gar nicht mehr, was die sonst noch gemacht hat. Es gibt diesen einen Film, wo sie keinen Arm hat oder so, oder wo sie eine Schwester hat oder einen eineigen Zwilling und die hat keinen Arm. Und also es ist ein ganz wilder Film, gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Mehr hat man von ihr aber auch nicht mehr gesehen und in den letzten Jahren kriegt man halt nur Skandale mit. Ich dachte eigentlich. Jetzt ist sie ein einarmiger Bandit. Ja, ich dachte eigentlich, sie hat sich gefangen über letzte Zeit und jetzt kam diese Woche eine Geschichte. Ja, es gab ja so ein paar Drogen-Stories und so. Ja, genau, was hat sie gemacht? Sie hat versucht, ein Kind zu klauen. Und zwar vor laufender Kamera. Ja, sie hat einen Livestream angefangen per Instagram und hat gedacht so, jetzt tut sie mal was Gutes. Man muss das natürlich direkt filmen, um zu zeigen, wie toll sie auch als Mensch ist. Genau, es ist mitten in der Nacht. Sie fährt offenbar in L.A. durch die Gegend, chauffiert worden. Es kann nur annehmen, dass es in einer Party war, weil sie klingt halt wieder ultra wasted. Ja. Und sie kommt an einer Straße vorbei, wo am Straßenrand so eine scheinbar obdachlose Familie sitzt. Ja, syrische Flüchtlinge. Sie steigt aus. Und fängt erst an sie filmt ihn direkt sofort ins Gesicht so und sagt, tell me your story. And I will help you. Nee, tell America your story. Gar nicht erst größenwahnsinnig, sagt direkt, so diesen Livestream sieht ganz Amerika, jetzt wahrscheinlich tatsächlich im Nachhinein. Und wird dann immer ungehaltener. Also sie fängt am Anfang noch zu sagen, hey, braucht ihr ein Hotel? Braucht ihr was zu essen? Kommt doch mit, dann will sie denn irgendwann Internet und einen Computer anbringen, genau, wie alle wissen. Genau, ich muss dazu sagen, das ist eine Frau, ein Mann und zwei Kinder und sie hat sich vor allem auf die Kinder hat irgendwie eingeschossen und das natürlich sieht schon schrecklich aus. Das ist eine Familie, die da gerade in L.A. mit einer Decke auf dem Boden liegt und da auf dem Boden schlafen muss anscheinend. Man merkt aber auch, finde ich, dass die anscheinend kein Englisch sprechen und sie werden da von irgendeiner Frau, die sie nicht kennen wahrscheinlich, weil warum würde es, also ich würde wahrscheinlich Lindsay Lohan auch nicht erkennen. Und sie haut auch ständig irgendwelche zumindest arabisch klingende Sachen raus. Sie spricht dann irgendwie arabisch zwischendurch. Ab und zu so ein Walla kommt dann so ab und zu mal da durch. Ja, es hört sich teilweise auch ganz korrekt an, ich habe keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Also es hört sich an, als könnte sie tatsächlich ein paar Worte arabisch. Und irgendwann dreht sie durch, weil sie dann irgendwann, sie will das Kind dann irgendwann mitnehmen. Weil sie will dieser Familie einreden, dass zumindest doch die Kinder doch mit ihr mitkommen sollen, greift das Kind, dann der Vater steht schon irgendwann auf, will sich dazwischen stellen und du denkst, spätestens jetzt würde jeder normal denkende Mensch merken, was mache ich hier eigentlich für einen Quatsch? Ne? Und sie bleibt aber dabei, steigert sich in so einen totalen Wahn. Wirft denen irgendwelche komischen Sachen vor, dann sagt sie irgendwie irgendwann, don't mess with Pakistan. Ja, also irgendwie so ganz this super. This is not weird. Arabia. Und genau, dass sie die Kinder verschleppen. Die Familie würde arabische Kultur zerstören, indem sie ihre Gastfreundschaft nicht annehmen und so weiter. Ich glaube, es geht darum, dass sie die Kinder irgendwie verschleppen. Also sie nahm dann an, dass diese Kinder verschleppt und entführt worden sein, um dann auf der Straße besser betteln zu können. Vielleicht hat sie Slumdog Millionär oder so gesehen. Ja, aber in dem Fall, also stell dir mal vor, du bist so eine Familie, sprichst kein Wort der Sprache, entkommst dem Krieg, bist in einem fremden Land, hast keine Unterkunft, liegst auf der Straße. Und dann kommt so eine Verrückte auf Drogen vorbei mit dem Handy in der Hand, streamt dein Gesicht in die ganze Welt und versucht dir dein Kind wegzureißen, wenn du kein Wort verstehst. Das Ende des Liedes ist dann, dass sie eine geballert bekommt und dann dasteht und einen auf wirklich Tränendrüse macht und völlig geschockt ist. Und du siehst auch dann, also die weiß gerade gar nicht, was passiert ist. Ja. Und natürlich ist dieses Ding einmal viral gegangen. So jetzt viele sprechen darüber. Und ich finde, der Witz ist, sie geht da raus und sagt, sagt doch mal, wie ich euch helfen kann. Amerika schaut zu. Ich habe das Gefühl auch schon am Anfang gehabt, ihr ging es in erster Linie darum, jemandem zu helfen, nicht um zu helfen, sondern um Amerika zuschauen zu lassen. Ja. Ich finde es ja sowieso generell immer schwierig, so wenn bei allem immer die Kamera dabei ist, gerade bei solchen Sachen. Das sehe ich zum Beispiel auch bei diesen typischen Videos, die du auf YouTube ab und zu bekommst. Tralala-Musik. Irgendeiner geht zu einem Obdachlosen, gibt ihm einen Döner oder 100 Euro und filmt dann die Reactions. Und auch da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, denn das ist eine gute Tat, die für die Kamera passiert ist, weil sie Klicks und Aufmerksamkeit bekommt. Und du wahrscheinlich die 100 Dollar allein durch die Werbeeinnahmen, durch den viralen Hit schon wieder reinbekommst. Genau. Oder so. Und das ist jetzt hier wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen passiert, plus die Tatsache, dass Lindsay Lohan halt einfach den Verstand völlig verloren hat. So, also die muss sich irgendwie ins komplette Nirvana gekifft haben oder was sie für sonstige Drogen nimmt. Auf jeden Fall ist diese Aktion schwer nach hinten gegangen. Und ich sag's ja immer wieder auch bei anderen Sachen, ich warte eigentlich nur darauf, dass irgendwie irgendein deutscher Influencer mal völlig den Verstand verliert. So, du bist, glaube ich, bei einigen hart an der Grenze, so manchmal. So, da habe ich schon bei Lyant hat man ja eine kurze Zeit angenommen, das könnte, ne, als der dann live im Livestream sich besoffen hat und so Sachen, gab es so seine Momente. Aber ich bin gespannt. Ich warte drauf. Das ist ja so eine typische Sache. Also ich glaube, so Mental Health sagen die Amerikaner ja immer. Ich weiß nicht, was der deutsche Wort dafür wäre. Mentale Gesundheit, psychische Themen sind natürlich ernste Sachen. Und da, wenn man solche Probleme hat, sollte man sich auf jeden Fall Hilfe holen. Ich glaube, was man aber sieht, ist, dass ganz viele Leute, ich glaube, auf der einen Seite gibt es viele Leute, die labiler sind und deswegen quasi, das hört man ganz oft ganz in diesen Draw-My-Life-Stories von irgendwelchen YouTubern, dass halt ganz viele auch schon immer irgendwie immer schon irgendwie Probleme hatten, sich zu äußern, in der Schule gemobbt wurden und dann irgendwann sozusagen die Möglichkeit haben, ein eigenes Sprachrohr zu finden und zum ersten Mal oft wahrgenommen werden von der Gesellschaft und zum ersten Mal Fans haben oder Freunde haben oder Leute haben, die sie wertschätzen. Und wenn das dann irgendwann mal wegfällt, dann geht dann alles irgendwie mit bergab. Und das hat man in den USA schon öfters beobachten können. Und in Deutschland, ich finde so ein bisschen mit Miguel Pablo und Lyant auch schon zwei Leute gehabt, die dann irgendwie auf den Zug mussten und so. Also es ist eigentlich sehr schrecklich und da finde ich auch ein Zeichen der Zeit und ein Zeichen generell des Ruhms, das geht ja vielen Kinderstars so, also Miley Cyrus oder Justin Bieber oder ganz, ganz viele Beispiele, wo irgendwelche Stars, und das hat man bei Influencern halt heute auch schon, das sieht man einfach, die haben das Level erreicht, wie eine Lindsay Lohan, die auch fast schon, ich glaube, Kinderstar war, und die es halt einfach nicht gepackt hat, mit diesem Ruhm oder dem Wegfall des Ruhms, als sie dann älter wurde, umzugehen oder mit dem Reichtum, den sie hatte und den Drogen, die es dann in diesen Umkreisen gibt. Dann kommen ja noch solche Sachen in Hollywood dazu, wie dass du als junges Mädchen wahrscheinlich auch mit Harvey Weinstein mal drehen musstest oder sowas. Ne? Also in dieser gesamten Kombination damit klarzukommen, das scheint ganz, ganz vielen Leuten in Hollywood schwer zu fallen. Selbst den großen Stars, die man ja eher Johnny Depp oder ich glaube, bei Ben Affleck war das jetzt neulich so, dass er irgendwie rauskam, dass der jetzt auch irgendwie auf den Zug war und Jennifer Garner ihn irgendwie in die Zugsklinik fahren musste und seine Ex-Frau. Ich glaube, dass Ruhm ist sowas ganz, ganz, ganz Verrücktes. Ja, ja. Und Es ist witzigerweise, ja. Wir haben gerade ein Video über Lisa und Lena gesehen, als in Vorbereitung auf den Podcast. Und da fand ich es irgendwie auch erschreckend, wo die Stimme dann sagte so, ja, hier, das sind Lisa und Lena, die sind 16. Und dann dachte ich so, Moment mal, sind die nicht schon seit Ewigkeiten 16? Und dann fiel mir auf, nee, die haben ja mit 13 schon angefangen oder mit 11 oder so haben die schon die ersten Videos gemacht. Und man, alle, die sind weltweite Superstars. Mhm. So, wie steckst du das mit 16 weg? Ich hatte ja selbst Probleme damit mit dem minimalen, mit dieser minimalen Bekanntheit, die ich Ende 20 bekommen habe. Und gemerkt, dass das so ein ungesundes, so ungesund auf mich gewirkt hat, dass ich irgendwann ja diesen schämt euch, nicht schämt euch, sondern Schluss damit Strich ziehen musste und heute mich halt aktiv eben auch gegen solche Sachen einsetze. Was macht das wohl mit so jungen Leuten? Ja, vor allem, ich glaube, was auch so ein ganz krasser Faktor ist, was ist, wenn du selber irgendwann merkst, dass du mit 16 deinen Peak erreicht hast? Ja. Und der größte Erfolg, das größte Lob, den größten Reichtum, die größte Befriedigung in deinem Job, die du jemals haben wirst, mit 16 hattest und du eigentlich nichts mehr hast, auf das du hinarbeiten kannst. Man muss halt sagen, es gibt halt Leute, die sind ambitionierter, so sowas gehören halt wir. Und es gibt halt die kenne ich auch in meinem privaten Umfeld, die ich irgendwie immer bewundert habe auf eine gewisse Art und Weise, weil ich gerne so wäre, so ruhig und entspannt. Leute, die sagen, ach, ich freue mich einfach über die Dinge, wie sie sind. So, die einfach gar nicht dieses Ding haben, noch mehr erreichen. Ich brauche jetzt noch eine schönere Frau, ich brauche ein größeres Haus, ich will beruflich noch mal einen Schritt weiter und ich will immer dieses Gefühl haben, nie fertig zu sein. Ich glaube, sowas frisst Menschen wie auch mich über Dauer, wenn das zu ungesund wird, einfach auf. Und wie gesagt, ich habe immer gedacht, so wäre ich auch gerne. Auf der anderen Seite habe ich nie ganz verstanden, wie man so sein kann. Aber ich glaube, wenn du überhaupt vor der Kamera irgendwann mal standest oder wenn du irgendwie diese Ambition hattest wie Lisa und Lena, dann bist du ja ambitioniert. So, dann willst du ja vor der Kamera irgendwas machen. Du machst sowas ja ganz selten aus Spaß noch. Und das ist halt die Frage, ob du für über Jahre hinweg, über Jahre jeden hinweg, Tag aus Spaß. Ja. Eben, das sehe ich auch so. Ich würde mal gerne mal unscripted gehen. Mhm. Wir haben das Thema gerade nicht auf dem Blog stehen. Das ist mir nämlich gerade eingefallen zum Thema Influencer. Ich möchte gerne die Lästerschwester der Woche küren. Mhm. Und zwar würde ich das jetzt überraschen, aber meine Lästerschwester der Woche ist Taylor Swift. Hast du das mitbekommen? Habe ich mitbekommen. Ja, Taylor Swift hat, ich habe die hier schon mehrfach negativ erwähnt als Beispiel. Vor ein paar Monaten gab es ein Interview mit Trent Reznor von den Nine Inch Nails und der hatte als einer von vielen, die das schon getan haben, gesagt, so diese neue Kultur an Musikern, an Künstlern oder Influencern, die nichts mehr zu sagen haben, weil sie ihr Brand schützen wollen, das geht ihm auf den Sack. Und ich sage ja auch immer wieder, YouTuber in Deutschland, die wie zum Beispiel häufig Dagi und so, die sprechen sich häufig gegen Mobbing und so aus, haben auch eine Kelly schon gemacht, aber so die richtigen Themen, so hey, Nazis, AfD, also so Sachen, wo man auch sich auf so eine Grauzone begibt und wo man auch im Sack bekommen kann, solche Themen werden gemieden. Und Taylor Swift hat das häufig mit Politik getan oder immer, bis jetzt. Ja. Und hat diese Woche, ich hatte gelesen, Taylor Swift tut sich zu den Wahlen äußern. Und ich dachte so, ja, okay, klar, was soll das schon sein? Dann wird sie halt schreiben, hey Leute, geht wählen. Aber nein, also sie nimmt tatsächlich explizit Stellung gegen eine weibliche Kandidatin, weil die unfeministische und zum Teil auch irgendwie rechtsextreme Ansichten vertritt. Ja, also bei den Republikanern hat quasi die Demokraten damit auch gestärkt und hat wohl auch in Tennessee, also ihrem Bundesstaat, und da ging es, glaube ich, auch um die Person. Ich glaube, es ist eine Tennessee. War quasi eine die da gerade als Senatorin wahrscheinlich oder so dann jetzt in der Wahl, die ist jetzt im November antritt, hat wohl dafür gesorgt, dass irgendwie über 50.000 Leute sich registriert haben. In den USA musst du dich ja in vielen Bundesstaaten registrieren, um wählen zu dürfen, was auch eines der dümmsten Systeme überhaupt ist. Aber das hat wohl wirklich einen Impact gehabt. Und den lustigsten Tweet, den ich dazu gelesen habe, war, weil die ist ja so Country eigentlich so ein bisschen. Die kommt aus Tennessee. Ist ein stark konservativer Staat. Und dann, ich habe einen lustigen Kommentar dazu gelesen und der war, ich hätte niemals gedacht, dass wir im Krieg der Kulturen irgendwann mal Taylor Swift bei den Demokraten haben und Kanye West bei den Republikanern. Weil Kanye West auf der anderen Seite ja die ganze Zeit für Trump Werbung macht und auch teilweise bei seinen Konzerten wohl irgendwie so 20 Minuten Rants Ich verstehe nicht. Ich hab am Anfang gedacht, der West trollt, weil er das ja gerne macht, weil er gerne, ich habe bei dem auch so häufig das Gefühl, wie ich es letzte Woche bei KuchenTV gesagt habe, dass der an einem Punkt angekommen ist, wo er sich auch quasi langweilt irgendwie und bewusst irgendwie mit Messer in Konvention stechen möchte, damit er mal wieder eine Reaktion bekommt. Wie so ein Psychopath, der irgendwann anfängt, Tiere und Kinder zu quälen, damit irgendwelche Gefühle noch in ihm ausgelöst werden. Und das ist halt, der Vergleich klang jetzt möglicherweise ein bisschen schlecht, aber ich hatte ja, dazu zu mal irgendwas gesehen. Und bei Psychopathen, also bei richtigen Psychopathen, ist es ja wohl so, dass sie nichts mehr empfinden, außer extremste Gefühle. Mhm. Und die lösen meistens schlimmste Gewaltfantasien zum Beispiel aus, um das kurz erklärt zu haben. Aber da, bei dem dachte ich das am Anfang, aber er macht halt immer weiter. Und er sitzt mittlerweile in Instagram-Postings mit dieser roten Mütze. Wie steht da nochmal drauf? Make America Great Again. Ja. Mit der sitzt er halt mittlerweile in Instagram-Postings drin. Und das kann schon kein Troll mehr sein. Und wenn es einer ist, dann versteht der, glaube ich, auch nicht, dass er eine zu große Reichweite hat, um diesen Troll weiter durchzuziehen. Ja, also einfach verrückt, wie sich das so entwickelt. Aber dieses Thema Haltung kann ich jetzt auch, ist auch unscripted. Ich bin angefragt worden diese Woche von einem bekannten deutschen Online, also im internationalen Online-Magazin, von einem Journalist, der dafür frei arbeitet. Der wollte einen Artikel schreiben über YouTuber und dass sie keine Haltung zeigen zu Themen. Und hatte mich angefragt, wie ich das so sehe. Und ich habe halt gesagt, ja, gerne, lass uns sofort telefonieren. Bin ich voll dabei, weil ich finde das Thema auch wichtig. Und deswegen nehmen wir auch unter anderem im Podcast immer mal wieder Stellung zu Themen. Und deswegen habe ich auch schon Videos gemacht, in denen ich das tue oder mich zur Bundestagswahl eingesetzt. Und auch mir ist es aufgefallen, das möchte ich auf meinem Kanal jetzt auch ändern. Ich bin jetzt gerade dabei, wir haben jetzt gerade jemanden angestellt und so, das mit in der Firma, dass wir mehr Videos wieder auf meinem Kanal machen können und möchte auch tatsächlich mehr auch einfach Haltung zeigen und möchte auch gerne andere YouTuber dazu vielleicht sogar gemeinsam nochmal ein Video machen, wo man Haltung bezieht zu diversen Themen. Einfach, weil ich es wichtig finde, jetzt gerade zum Beispiel kam ja dieser UN-Klimareport raus, dass bis 2030 wir eigentlich alles ändern müssen, sonst ist halt alles für immer Fakt. Und das sind halt so Punkte, wo ich sagen muss, da müssen wir auch mit unserer Verantwortung mehr tun. Und geht auch komplett über politische Meinungen hinaus. Ja. Einfach zu sagen so, ey, lass mal bitte Müll trennen, gucken, dass wir die Welt nicht noch kaputter machen. Und weil meine Tochter, wenn 2030 wirklich der Scheidepunkt ist, da ist meine Tochter noch nicht mal erwachsen. Also, Aber dann bist du fast tot, also kann dir deine Tochter egal sein. Ja, ich auch nicht. Ich habe da noch die Hälfte meines Lebens hoffentlich vor mir oder mehr. Und deswegen, das ist so eine Sache, die mir echt Sorgen macht. Und dazu kommen halt politische Themen und so weiter. Auf jeden Fall hatte der wohl ganz YouTube Deutschland angefragt, oder zumindest ganz viele YouTuber angefragt. Es hat sich wohl nur Gronkh bereit erklärt, was zu sagen von den Leuten, die, weil das meinte, ich meinte auch, ich kann ja ganz viele Leute sagen, die sich bestimmt dazu äußern würden, die Haltung zeigen. Und dann meinte er, darum geht's ja nicht. Wir wollen Leute fragen, die eben keine zeigen. Und da war wohl Gronkh der Einzige, der bereit, obwohl Gronkh wahrscheinlich auch so ab und zu mal im Livestream Haltung zeigt. Gronkh sagt eher was zu anderen YouTubern. Aber bei Gronkh ist es immer so, dass er es ohne Namen tut. Er hat mich mal einmal sogar erwähnt bei dem Ape-Crime-Streit damals, wo er in seinem Chat sagt er, ja, der David, der sagt solche Themen, aber ich würde halt kein Name-Dropping betreiben. Und dann dachte ich so, es war ja keine Kritik. Er wurde von seinen Leuten darauf angesprochen im Chat, die sagt, nee, hast du mitbekommen, dass Behinds sich mit Ape-Crime Ich meine ja eigentlich gar nicht zu solchen Themen. Also das macht ja eigentlich jeder YouTuber, macht ja jetzt auch Julian Bam gerade mit seinem Video. Sondern ich meine wirklich das ist ja ein Anfang, das, was Julian gerade in seinem Video gemacht hat. Finde ich so von ihm, der sonst nur heile Welt-Videos macht, finde ich das tatsächlich ziemlich gut. Ja, sie haben ja neulich dieses Mach-die-Robbe-Video gemacht, wo es auch so ein bisschen darum ging. Ja. Also ich fände es einfach schön, klar kann das nicht jedes Video sein, weil irgendwann sieht es auch so aus, als würdest du da mit erhobenem Zeigefinger rumrennen, die ganze Zeit. Wer wird uns ja zum Teil vorgeworfen. Also zum Thema Umweltschutz, weißt du, mal was zu machen oder jetzt zu Chemnitz dich irgendwie zumindest auf Twitter oder Instagram mal zu äußern, sei es auch nur in der Story, dass sie dann wieder weg ist danach. Aber ich glaube, viele haben auch einfach Angst, irgendwie Stellung zu nehmen. Und das wollten die halt in diesem Artikel mal beleuchten, woran liegt das denn und so weiter. Und es hat sich halt niemand zurückgemeldet, außer mir und Gronkh. Und deswegen haben die den Artikel gekillt, weil sie meinten, wir können jetzt keinen Artikel schreiben, wo wir nur darüber reden, dass sich keiner äußern würde. Aber das verstehe ich dann wiederum auch nicht. Fand ich auch schade, aber gerade dann kann man doch sagen, okay, wir haben so und so viele Anschriften rausgegeben, es haben sich zwei zurückgemeldet, ist doch auch eine Story. Also warum denn nicht? Das finde ich total Unfug, diese Story dann zu killen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann das von oben kam, also von der Redaktionsleitung. Ja, es kam von der Redaktion. Und nicht von ihm. War auch so. Aber trotzdem, also vielleicht waren es auch noch andere Gründe, die mitgeschwungen haben, aber das war das, was mir als Erklärung gab, so, hey, sorry. Sie haben den Content umgestellt, machen jetzt auch Werbung für Beauty-Produkte. Ich würde mir das echt wünschen, Will das selber auch mehr machen, einfach weil ich glaube, das ist einfach die Verantwortung, die jeder Mensch hat. Und umso mehr Reichweite man hat, umso mehr sollte man das auch nutzen, seine Verantwortung. Ich sagen wir es mal so, ich verstehe das schon. Also es gab schon früher in der Schule, war ich einer von denen, die das Maul aufgemacht haben, habe immer Ärger dafür bekommen. Und ich habe dann mit Luke Mockridge drüber gesprochen. Der zu mir sagte, er würde auch gerne mal mehr sowas sagen. So, ne? Und dann meinte ich so, das wird auf jeden Fall insofern schwierig, weil jemand wie ich wird es immer schwieriger haben, so einen Erfolg zu haben wie er, der sich in den richtigen Situationen besser anpassen kann und der dann auch mal sagt, so, naja, sage ich jetzt mal nix. So, und das ist halt, wird immer Schwierigkeiten geben. So. Und da muss man für sich einfach entscheiden, möchte ich der größte Comedian Deutschlands sein, der jetzt ja nicht nur 2 Comedy-Preise bekommen hat, sondern nächstes Jahr auch 2019 so wieder die nächste Tour schon mal, also gerade von seiner einen Riesentournee zurückgekommen, die eben wahrscheinlich mehrere hunderttausend Euro eingebracht hat, wenn nicht sogar noch mehr. Mehr, ja. Und geht gleich wieder auf die nächste, wo er dann halt auch im TV landet, seine eigene Show hat, oder will er anecken? Und ich glaube, diese Entscheidung, die trifft man nicht aktiv, sondern die lebt man von Kindheit an und die bildet sich dann irgendwann aus. Ich weiß gar nicht, ob es um Anecken geht. Also ich finde immer, das beste Beispiel ist, weil es halt so kontrovers ist. Du eckst damit an. Ja, aber ist das Thema Flüchtlingskrise zum Beispiel. Weil das ist, glaube ich, das kontroverse Thema. Da wird unendlich viel drüber gesprochen, obwohl wir eigentlich überhaupt gar kein Problem mit Flüchtlingsströmen mehr haben. Es kommt ja eigentlich kaum einer mehr nach Deutschland. Das fand ich das Thema Seerettung im Mittelmeer, also dass quasi tatsächlich bewusst abgeblockt wird, Leute im Mittelmeer zu retten, wo ich sagen kann, so, das ist halt so ein Punkt, egal wie du darüber dich fühlst, was mit Flüchtlingen passieren sollte, wenn sie in Deutschland sind, ob du sie abschiebst oder nicht, ob du sagst, okay, wir integrieren die alle und in 10 Jahren schiebst du sie ab oder die dürfen für immer hier bleiben oder wir nehmen nur 200.000 auf und verteilen es auf andere europäische Länder oder wir machen Ursachenbekämpfung in afrikanischen Ländern, egal was, ne? Also kannst du über alle Einzelpunkte kannst du gerne debattieren auf eine sachliche Art und Weise mit Fakten und so weiter, ohne dass du jetzt irgendwie rassistisch wirst. Du kannst gerne darüber debattieren. Aber wenn du weißt, dass Leute gerade ertrinken, dann ist doch der erste Schritt erstmal zu sagen, einfach nur als Mensch, egal was deine politische Einstellung ist, ich rette jetzt Menschenleben und dann können wir debattieren. Aber erstmal zu debattieren, die ganzen Schiffe nicht mehr an die Küste zu lassen, bewusst Schiffe rauszuschicken, die andere Schiffe sabotieren und blockieren, also was für ein Shit da alles passiert ist. Warum? Also zu sowas einfach Haltung bewegen, das ist nicht politisch. Einfach zu sagen, ich finde es nicht gut, dass Menschen ersaufen. Wenn du damit aneckst, dann eckst du dabei Leuten an, die einfach es nicht verdient haben, bei Fischen vielleicht mitzudiskutieren. Bei Fischen äckst du an, die sich sagen, ich kann auch unter Wasser atmen. Mein Futter ist weg. Was ist das Problem von denen? Also es gibt ein anderes Thema, über das wir gleich, in das wir eigentlich jetzt springen können. Das finde ich auch sehr interessant, weil ich glaube nämlich, dass dieses Selbstverständnis, was sich in der Anonymität des Internets entwickelt hat, dazu führt, dass so eine grundlegende, nicht nur Gleichgültigkeit da ist, sondern so ein bissiger Zynismus sich in Menschen gebildet hat. Das hatten wir diese Woche ganz häufig bei Bibi. Bibi war weg für ein paar Tage und gab mehrere Magazine, die dann schon vermeldet hatten, ist das Kind da? Nicht nur Magazine, auch andere Influencer, Fans, die Nachforschungen betrieben haben. Angeblich haben wohl auch Leute bei unterschiedlichen Kölner Krankenhäusern angerufen, um zu gucken, ob sie da gerade ihr Kind gebärt. Und sie hat es mittlerweile und hat sich in einem Instagram-Posting dazu geäußert und schrieb sogar auch, Leute, ich war jetzt 4 Tage nicht da und habe Nachrichten bekommen, wo Leute gesagt haben, ey, was fällt dir ein? Und sie meinte, also wer das nicht versteht, dass ich mal auch 4 Tage, obwohl sie sagte sogar, sie hat es angekündigt. Sie hat angekündigt, dass sie bei der Geburt wahrscheinlich erstmal Funkstille haben wird, weil was sollen sie sonst machen? Live tweeten von der Geburt? Ja. Also, hallo? Da schreibt sie sogar noch sehr, sehr zurückhaltend, legt doch auch mal euer Handy aus der Hand. Aber ich werde wahrscheinlich eine Rundumschelle verteilt, eine verbale, weil was ist mit solchen Menschen? Also ich kann das gar nicht verstehen. Aber ich denke mir noch, wie du es auch gestern Abend mir geschrieben hattest, noch viel mehr bei manch anderen, was ist mit diesen Menschen, die jetzt anfangen, auch selbst in diesen Situationen gehässig und bösartig zu hetzen. Ich hatte das ja schon bei der Ankündigung von ihrer Schwangerschaft, habe ich auch damals auf Twitter geschrieben und meinte so, Leute, klar, ich verstehe, wo die Ängste herkommen, dass dieses Kind eventuell halt durchmonetarisiert wird und für Klicks missbraucht, keine Ahnung, ja, das könnte passieren. Aber da kann man sich dann darüber aufregen, wenn es passiert, aber dass Leute halt wirklich bei einem ungeborenen Kind und auch bei, ich meine, vielleicht, ich denke, ich sehe das heute auch anders, jetzt wo ich Vater bin, hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren, als ich nicht Vater war, noch anders gesehen. Jetzt berührt es mich einfach, wenn ich darüber nachdenke, so, dass das, was das für ein Glück ist, ein Kind zu haben, dass Leute, das habe ich, ich habe damit, hab Alexi Bexi hatte ich das geschrieben, ich habe es aber auch bei Twin TV gesehen, aber bei Wohnzimmer. Alexi Bexi hatte zum Beispiel geschrieben, Bibi hat geworfen, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Schweigeminute einlegen soll oder ja, ja. Das finde ich, ich mag Alex, ja. Aber das ist, also A, es ist unglaublich frauenverachtend zu sagen, ja. Sie hat geworfen. Und B, überhaupt zu sagen, eine Schweigeminute für die Geburt eines Kindes. Ja, ja. Also zum einen geht es Kindern in ganz anderen Ländern viel schlimmer, selbst wenn man wissen würde, dass Bibi eine schlechte Mutter ist. Aber einfach das in den Raum zu stellen, bei einem neugeborenen Kind, bei zwei Eltern, die gerade frisch Eltern geworden sind, die, und das hatten damals auch Leute gepostet, fand ich super, die ist super erfolgreich, die hat viel Geld, die ist in einer stabilen Beziehung. Das wird wahrscheinlich eines der glücklichsten Kinder werden. Ja, damit, absolut. Wenn sie viel Liebe dann auch noch bekommt. Also auch in Deutschland Situationen, die die einfach richtig schlimm sind. Finde ich einfach blöd. Bei Alex ist es halt häufig so, ich habe bei ihm manchmal das Gefühl, dass er, da ist so eine Grundfrustration. Ich habe bei Alex früher immer gemocht, dass er einer derjenigen war, die immer was gesagt haben. Mag ich auch immer noch. Also die auch mal was Zynisches gemacht haben, wie zu dem Bibifon, die aber aus diesem Zynismus ist ein bisschen Hass oder Wut geworden. Ich sehe das ganz häufig bei ihm. Also er postet ja Twitter sehr viel und viele Twitter-Posts sind von ihm sehr verbittert, habe ich häufig das Gefühl. Und ich würde mir für ihn wünschen, ich hoffe, ich sehe ihn bald mal wieder, dann würde ich ihn mal drauf ansprechen. Ich würde mir für ihn wünschen, dass er einen Weg findet, da wieder rauszukommen. Jetzt nicht mal auf diese Bibi-Sache nur bezogen, sondern habe ich häufiger mitbekommen. Bei mir war es jetzt die Tage häufiger so, dass mich Leute angeschrieben haben und auch aus dem privaten Umfeld meinten so, ey, hast du schon gesehen, Bibi hat ein Kind bekommen. Und ich dachte, und? Also mir, anders als du, ist es mir tatsächlich wurscht so, weil ich habe dieses, ich habe da diese Wärme, geht nicht durch mein Herz. Ich als Nicht-Vater, aber auch als jemand, der generell nicht viel Wärme in seinem Herz hat, ist es halt einfach so, dass ich mir dachte, schön, ist schön für sie. So, ne? Also, aber ich empfinde dabei nichts, aber ich empfinde vor allen Dingen auch nicht dieses Gefühl, sofort loshetzen zu müssen. Ja. Ich verstehe nicht, woher das kommt. Flo hatte das ja in der letzten Folge erzählt, als hier LeFloid zu Gast war, dass er das auch bei sich hatte, dass jemand irgendwie in die Kommentare geschrieben hat, als er das nur so am Rande erwähnt hat, dass er Kinder hat, dass jemand meinte, so, ich wünsche denen einen Kindstod, weil gut, das ist noch mal die nächste Stufe. Ne, weil du bist ja so links und sowas sollte ein Kind nicht erleben müssen. Ja. Man kann Bibi kritisieren, das haben wir ja auch schon mal. Man kann Dieb kritisieren, man kann Leon Marcher kritisieren und wie sie alle heißen. Aber in solchen Situationen vergessen, glaube ich, ganz viele, dass das im Grunde immer noch nur ein junges Mädel ist, die vielleicht für viele unangebracht oder zu Unrecht zu diesem Erfolg gekommen ist. Miese Inhalte produziert zum Teil, aber diese miesen Inhalte sind das Einzige, was man ihr vorwerfen kann. Und vielleicht eben sei es jetzt Dummheit oder ist es macht sie es bewusst, aber ihre Fans zum Teil irgendwie auszunehmen, insofern, dass sie zu viel Werbung macht, dass sie auch manchmal nicht gekennzeichnet hat, aber warum soll die Kinder kriegen? Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch und ironisch und auch dumm, das jetzt zu sagen, weil wir genau das in diesem Podcast machen. Aber ich finde es wichtig, Social Media Influencer zu kritisieren. Und gleichzeitig ist aber dieser Hass, der da ganz oft mitschwingt, gegenüber solchen Leuten, einfach nur, weil die viel Geld verdienen oder weil sie halt Content machen, den man vielleicht selber nicht mag oder weil sie teilweise Sachen an Kinder verkaufen, das nicht richtig kennzeichnen oder was weiß ich. Das ist alles blöd, aber es gibt so viele Dinge auf der Welt, die so viel schlimmer sind, gegen die man diesen Hass oder zumindest diese Energie, die man in diesen Hass steckt, richten könnte. Zum Beispiel gegen Umweltverschmutzung oder Nazis. Ja, ja, ja. Und das. Ich sehe das auch, aber das ist halt nicht das, ne, das ist nicht so an der Forefront, wie wir Engländer gerne sagen. Es ist nicht das, was dir ins Gesicht sticht. Und ich glaube, so ein Bilder und immer wieder auch diese TV-Beiträge, die Medien springen ja jetzt gerade auf dieses Influencer-Thema auf und wir kommen jetzt gleich zu so einem Thema, wo immer wieder Bilder gezeigt werden von Mädels oder Jungs in unnatürlichsten Positionen. Ja. Und dann sagt dann der Sprecher sogar, In dem Clip vom Sat.1 Frühstücksfernsehen, auf das wir gleich zu sprechen kommen, sagt die Sprecherin, Bibi sagt, Dagi sagt, das ist ganz schön viel Arbeit, aber das sieht aber nicht nach so viel Arbeit aus. Ne? Das ist halt so ein typisches Ding. Muss ich sagen, Fernsehmoderatorin zu sein, sieht mir auch nicht so schwer aus. Ja, Bäcker sein scheint auch nicht so ein großer Job zu sein. Was muss der schon machen? Kuchen backen. Also es ist halt so. Das mache ich manchmal in meiner Freizeit. Ja, genau, das ist es halt so. Kann man sich über alles streiten, sollte man im Zweifelsfall vielleicht gar nicht. Ich persönlich bin ja immer der Meinung, dass man nicht über die Sache an sich streiten sollte, sondern über die einzelnen, die Ausprägungen davon. Und was hat das für eine, wir reden ja häufig davon, wenn Simon Desi sowas macht, soll er Videos machen? Soll er machen über was auch immer, wenn es dafür sorgt, dass es, dass er Inhalte stiehlt oder dass andere Leute einfach ihre jungen Zuschauer, dann werden wir beide aktiv. Dann sind, das ist dann wie wenn bei den Ghostbusters das Licht angeht. dann leuchtet es im Leicester-Schwestern Hauptquartier und wir denken uns, Moment mal, da müssen wir was sagen. Aber wir sagen ja nicht, alle Influencer sind scheiße. So, das finde ich quatschig. Und ich hatte letzte Woche tatsächlich witzigerweise ein Gespräch mit Max Hennoblatt. Mhm. Im letzten Podcast gab es ja so ein ganz kurzes Gespräch mit LeFloid. Ja. Und ich dachte mir, Max hat es mitbekommen und ich habe dann mit ihm auch geredet und habe dann auch gesagt, so weil es ging dann darum, dass er halt sehr viel Werbung macht. Mhm. Und dann schickte er mir eine lange Sprachnachricht, wo er mir erklärt hat, diese Werbung ist unter diesen Umständen entstanden und diese Werbung war ja noch aus diesem Monat und wir mussten die aber weiterführen. Ja. Und dann meinte ich so, hey Max, nimm's mir nicht übel, aber du brauchst mir das nicht erklären. Am Ende bleibt für mich nur und für nicht nur für mich, sondern auch für andere Außenstehende, da ist sehr viel Werbung. Und zum Teil fast nur noch Werbung. So, und du kannst ja in dem Moment, weiß ja niemand außer dir, unter welchen Umständen das so entstanden ist. So. Und wie gesagt, bei Max haben wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, finde ich es auch gar nicht dramatisch, wenn die Werbung dafür sorgt, also der Fakt, dass eine Werbekooperation zustande gekommen ist, dafür, dass hochwertigere Inhalte produziert sind und das, was ich am Ende bekomme, ist ein Inhalt, der mich interessiert. Zum Beispiel jetzt Assassin's Creed-Videos, die jetzt gerade da produziert wurden. Bei Space Fox, LeFloid. Es gibt, glaube ich, jetzt auch eins von Jonas, Kelly, Sunny Loops und Marcel Scorpion, hat Studio 71 produziert. Die sind mehr oder weniger sind auf jeden Fall sehr gut produziert. Das ist Werbung, ja, aber es ist einfach richtig geile Videos. Genau, und ich glaube, das sind Inhalte. Und ich glaube, das kommt bei den Leuten, das ist bei Leuten, bei ganz vielen mittlerweile auch zumindest denen, die nachdenken. Es wird immer die geben, die sagen, du verdienst so viel, du machst so viel Werbung. Aber ich glaube, immer mehr verstehen auch, dass es vollkommen cool ist, Werbung zu machen, die gute Inhalte sind. Und Max stand in der Vergangenheit sehr viel dafür. Darauf wollte ich im Grunde jetzt auch hinaus, dass man halt da eben mit mehr Content kommen müsste. Aber kommen wir mal zu dem Ding, was du gerade angesprochen hast, dieser Sat.1 Frühstücksfernsehsache. Da bin ich aufmerksam geworden durch Oos, Grüße gehen raus, von Waititi ehemalig. Der hatte das gepostet und dann habe ich mir das deswegen angeguckt. Und zwar ist das ein Beitrag, in dem also wirklich auch Neid und Hass geschürt wird auf große Instagram-Influencer, in diesem Moment spezifisch auf Bibi, Dagi und Lisa und Lena. Der geht im Grunde ausschließlich darum, diese Influencer sind gerade der Shit, guckt euch diese Bilder an, haha, das ist gar nicht viel Arbeit. Guck mal, die machen nichts und dann verdienen damit Millionen. Genau, sie verdienen Millionen, hier ist unsere Hochrechnung. Und diese Hochrechnung wird nicht vom Sat.1 Frühstücksfernsehen angestellt, sondern wie das so ein ordentlicher TV-Beitrag macht, man holt sich einen Experten. Ja. Dieser Experte ist Sascha Schulz. Schulz. Also das Ding muss man dazu sagen. Ich bin, glaube ich, wenn es um Influencer-Marketing geht, auf jedem zweiten Panel, das in Deutschland stattfindet. Ich habe von diesem Mann noch nie gehört. Das heißt nichts, dass er nicht bekannt ist und dass er nicht der größte Experte sein kann auf der Welt, aber schon mal ein schlechtes Zeichen. Dann haben wir den mal gegoogelt. Wir hatten ihn gegoogelt, genau. Genau. Und haben festgestellt, dass der auf seiner Website vor allem damit wirbt, in wie vielen Fernsehsendungen er schon als Experte war und nicht, was er schon alles geleistet hat, was ihn zum Experten macht. Ja. Das ist auch schon immer zweite rote Fleck. Was war er von Bezeichnung? Business-Berater? Business-Coach oder ja, sowas. Sowas. Und jetzt kommt es aber, und das fanden wir, war dann das Ausschlaggebende. Zufällig, und in dem Zuge habe ich wahrscheinlich seinen Namen tatsächlich schon mal und doch gehört, ist er einer der Mitbegründer der Influencer Academy. Eine Schule, wo jeder lernen kann, Influencer zu werden. Ja. Und eine Schule, die natürlich davon profitiert, dass möglichst viele dumme, leichtgläubige Menschen sich dort anmelden, um dann zu sagen, jetzt werde ich reich und berühmt. Das da hilft es genau. natürlich, ja. wenn alle denken, durch Influencer wird man ganz easy, ohne viel Arbeit, reich und berühmt. Dann kriegt die Schule super viele neue Anmeldungen. Genau. Ja. Also stelle ich mich als sogenannter Experte in jede TV-Sendung, die zu beschäftigt in Anführungszeichen ist, um sich zu informieren oder zu recherchieren. Und erzählt dann, also die Bibi macht, ich glaube, oder die Dagi erzählt dann. Ich habe mal die Zahlen hier. Also genau. er sagt einfach, und er sagt quasi, du kriegst 7,50 Euro bis 9 Euro pro 1.000. Dieser Wert ist erstmal fragwürdig. Also was ist 1.000? Ich glaube, und das stimmt tatsächlich auch zu einem gewissen Grad, dass er meint pro 1.000 Follower, obwohl man da auch noch dazu sagen muss, inzwischen gibt es ja Stories, es gibt Instagram-TV, ja. da werden nochmal andere Werte angewendet und natürlich achten Unternehmen, wenn sie klug sind, heutzutage viel mehr auch noch aufs Engagement und genau. nicht nur auf die Followerzahlen, das ist sondern ja die auch Frage. Auf den Reach Meistens und die ja Reichweite, die du generierst. Also es wird da wirklich in den Analytics geguckt. Klar, du hast 13 Millionen Follower, aber nur 10 Leute haben den Post wirklich gesehen. Das kannst du in Analytics alles anzeigen lassen. Das heißt, inzwischen wird auch viel mehr nicht auf die, wird das nicht an den Followern hochgerechnet, sondern anhand des Reaches und der Reichweite, die wirklich generiert oder der wird. Interaktion. Ganz viel ja. häufig ist es so, wenn du zum Beispiel auf ein Produkt verlinkst oder so, dann kannst du dir anzeigen lassen, wie viele Leute haben denn tatsächlich ja, genau. das. Es ist ja gar nicht so einfach bei Instagram, weil du die Leute ja meist entweder über einen Swipe oder durch deine Bio, ja, der genau. Link ist in der Bio, dahin schicken musst. Ja, oder du hast einen Gutscheincode und dann tracken sie es darüber und dann wirst du pro Gutscheincode, der angewandt wird, bezahlt etc. Also jetzt auch volle Transparenz hier bei dem ja. heutigen Kooperationspartner BookBeat, Hashtag Werbung, da haben wir ja auch diesen Code Lästerschwestern. Wir kriegen eine Pauschale bezahlt, ja. aber sie tracken natürlich auch, wie viele Leute sich anmelden über diesen Code. Und umso mehr Leute sich anmelden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie nochmal als Sponsor bekommen. Deswegen weil sie sagen, danke nochmal an euch, die ja. sich das angeguckt haben, denn beim letzten Mal haben sich offensichtlich genügend dafür interessiert, dass BookBeat gesagt hat, nur machen gut, wir nochmal. Ihr seid ja. ja nicht ganz scheiße. aber in dem Fall ist es halt, ne, also dieses 1.000 erstmal so zu sagen in der TV-Sendung ja. finde ich schwierig, weil dafür muss man das genauer sagen. Und finde ich auch immer, man kann ruhig auch erklären, woher nimmt man eine fantastische Zahl wie 7,50 Euro oder bis 9 Euro? Was ja, bedeutet also das? Vielleicht hat er es auch mehr erklärt und es wurde geschnitten, das möchte ich mir jetzt gar nicht vorwerfen. Also das ist einen gewissen Tausender Kontaktpreis, so redet man ja in der Werbebranche, ja. gibt. Das stimmt und dieser Wert, der kommt mir auch richtig vor. Ich würde auch sagen, der Kontaktpreis wird aber zum Beispiel bei YouTube mittlerweile nicht mehr auf die Views auch nicht mehr ja. an den Abos errechnen, sondern zum Beispiel gibt es so Firmen wie Buzzbird, mit denen wir auch schon zusammengearbeitet haben, die rechnen dir im Vorfeld anhand vorheriger Klickzahlen. Also genau. Es ist auch sehr imperfekt, wie ich finde. Ich bin da gar kein Fan von diesem System, dass man sagt, da so und so viele Klicks hast du vor ewigen Zeiten gemacht. Oder ja, im Durchschnitt der letzten 20 Videos oder sowas. Ja, genau. Aber es gibt, glaube ich, kein perfektes System, weil entweder zahlst du eine Pauschale und dann ja. geht das Video viral oder performt schlecht und dann sind beide, irgendeiner ist unglücklich. Oder du nimmst einen Durchschnittswert und dann performst unten drunter und besser und dann sind beide unglücklich. Und deswegen gab es früher mal das System, dass du erst nach 30 Tagen abrechnest. Also du guckst einfach, wie performt das Video und nach den 30 Tagen ziehst du einen Strich und sagst, okay, jetzt rechnen wir das mit diesem 1.000er Kontaktpreis. Also 1.000er Kontaktpreis ist irgendwie bei YouTube, sagen wir mal, 50 Euro oder 80 Euro oder ja. sowas. Und du hast irgendwie 100.000 Views nach den 30 Tagen, dann kriegst du halt 5.000 oder 8.000 Euro. Wenn es aber nur 50.000 Views, dann kriegst du halt die Hälfte. Oder wenn es 200.000, dann kriegst du mehr. Das Problem ist, die Marken müssen ja auch irgendwie planen können. Du kannst ja nicht einfach sagen so, ups, Video ist viral gegangen, jetzt haben wir bitte mal 3 Millionen. Das kann ja kein Marketing-Typ irgendwie kalkulieren mit seinem Budget. Deswegen sind solche Durchschnittswerte inzwischen eigentlich eher die Norm. Aber wenn wir sagen pro Follower, und jetzt kommt aber das eigentlich Verrückte, er geht dann hin und sagt dann, wie viel Geld Dagi seiner Rechnung nach pro Monat verdient. Und das ist nicht irgendwie so ein ungefährer Schätzwert, sondern das sind 287.000 Euro. Also schon sehr genau. Also ja. nicht irgendwie so 280.000 oder 200 bis 300.000, sondern 287.000. Und wir haben uns dann wirklich gedacht so, okay, wir versuchen jetzt mal auf den Grund zu gehen, wie ist der auf diese Zahl gekommen? Genau, und dann haben wir halt mal also das Ding ist, wenn man das an ihren Followern errechnet, dann bekommt sie nach seinem Wert, wenn sie sagt, okay, Dagi kriegt 9 Euro pro 1.000 Follower, kriegt sie pro Bild 48.600 Euro oder sowas. Und das halte klingt ich tatsächlich so für eine realistische Zahl. Also wir wissen von einigen YouTubern, die mit weniger Abonnenten, also um die 2 bis 3 Millionen, kannst du, eine Dena kann zum Beispiel 60 bis ungefähr 75.000 Euro für ein Video verlangen. Also Kelly hat neulich ein Video gemacht, ich weiß gar nicht, wie weit das ist, war so ein Truth or Dare, Wahrheit oder Pflichtding. Da hatte Emra, glaube ich, sie gefragt, was ist das meiste, was du bisher bekommen hast für ein eine Produktplatzierung. Und hat sie selber in ihrem Video gesagt, das meiste, was sie für ein Product Placement bekommen hat auf ihrem Kanal, sind 150.000 Euro. Das muss aber ein Paket gewesen sein. Also sie sagt, das wäre das meiste, was sie für ein einzelnes Video bekommen. Ich glaube schon. Also ne? Üblicherweise ist das ja so, dass. Aber das kann sein. Also, ja. Du machst ein Video, du machst 4 Instagram-Postings. Ja, aber auch für ein einzelnes Video. Es gibt echt, also die. In der Größe, die natürlich. Hat wie viel? Sie hat 1,5 Millionen Abonnenten. Natürlich, aber das ist nicht. Also es gibt Marken, die bezahlen viel. Es gibt, du verhandelst da, dann hat wahrscheinlich Studio 71 auch Studio haut also, gerne noch was drauf. Auch in unserem näheren Umfeld gibt es ja manchmal so Zahlen, wo ich sage, so huiuiui, das haben die gezahlt, krass, aber ne, wenn du gut verhandeln kannst, keine Ahnung, das Ding ist nur bei ihr, und das ist halt echt lustig, dass wir jetzt gerade Dagi verteidigen, selbst wenn sie 287.000 Euro verdienen würde pro Monat, würde ich sagen, okay, ist halt, hat sie sich halt erarbeitet, das zahlen ja die Unternehmen auch, ist jetzt nicht so, als würde sie das irgendwelchen Leuten wegnehmen, nur die Zahl ist halt völlig aus der Luft gegriffen, das finde ich, dass und halt auch die Art und Weise, wie darüber geredet wird, ist ja völlig okay zu sagen, wir wollen mehr Transparenz, aber wie viel verdient zum Beispiel die Influencer Marketing Academy im Monat? Das ist ja mal eine lustige Sache. Also immer diese, ich finde das immer so geil, dass es immer um dieses Geld geht und dann gehst du zu TV-Moderatoren und sagst, wie viel, was ist denn dein Gehalt? Oder was da will dann keiner drüber reden. Was kostet ein Werbespot, also ein 30-Sekünder im Was kostet Sekunde ein Werbespot Fernsehen? Bei Sat.1 im Frühstücksfernsehen? Oder abends bei ProSieben 20:15 Uhr zur Primetime, da zahlst du doch, also ich meine, man hört es ja manchmal von den Super Bowls, ich weiß auch, dass man für einen 30-Sekünder mindestens 250.000 Euro bei ProSieben oder so zahlen muss. So, also dementsprechend ist das meiner Ansicht nach immer quatschig, dass die sich so gerne erheben wollen. Ich verstehe, wie gesagt, wo das herkommt, ne? Dass halt viele sagen, die macht ja nur Müll. Interessanterweise ist zum Beispiel, Kelly ist ein gutes Beispiel. Mhm. Kelly macht halt diese Videos, wo sie vor ihrer Kamera sitzt, kann man sich drüber streiten. Finde ich jetzt auch nicht so, dass ich mir das angucken würde. Aber die Werbevideos, die sind ja meistens inszeniert. Das sind ja meistens Sachen, also es gab zwar so Fälle, wo, da habe ich mir wirklich an den Kopf gefasst, war eins, es gab so eine Kampagne von Amazon zu Evil Dead, wo die so einen Schauspieler hingestellt haben, der sich als Ash verkleidet hatte, zu Ash vs. Evil Dead von Amazon, Staffel 2. Und bei Kelly haben sie den hingeschickt zu ihr nach Hause und dann stand der hinter ihr in der Kamera, weil sie die Kamera ja auf sich gerichtet hat, war der Typ abgeschnitten. Das heißt, ab dem Hals hast du ihn nicht mehr gesehen. Du wusstest also gar nicht, wer ist der Typ. es war, also noch billiger hättest du das nicht machen können. Und da ist dann halt eben auch der Kunde halt wirklich unglücklich. Ich hatte damals darauf verzichtet. Ich habe gesagt, ich will das gar nicht mit einer Produktionsfirma machen. Ich mache einfach mein eigenes Video. Ich hatte da dieses Ich liebe Evil Dead rausgemacht. Und da waren die super glücklich. Da hat ProSieben hinter Studio 71 hinterher gesagt, oh, boah, Gott sei Dank hast du mitgemacht. weil der Dritte, der am Bunde war, hat es wohl auch ganz schön vergurkt. Und so sollte es dann nicht funktionieren. Und da kann ich dann verstehen, wenn solche Leute sagen, wieso kriegt die so viel Geld für solche Inhalte? Aber diese Inhalte sind ja. Aber das muss ja am Ende auch immer noch die Agentur oder die Firma entscheiden. Wenn das Unternehmen sagt, wir haben mit unseren Richtwerten, unseren Messungen, sie hat halt, weiß ich nicht, den Gutscheincode Lester-Schwestern mit AE, Kelly Mrs. Vlog hat sie eingegeben. Und am Ende des Tages haben 1 Million Leute plötzlich Evil Dead geschaut, obwohl das Video aus unserer Sicht nicht erfolgreich war, was aus ihrer Zielgruppe hat es vielleicht funktioniert und es ist einfach super, hat super funktioniert und das ist ja, so kommen die Budgets ja zustande. Die Unternehmen in den meisten Fällen, es gibt auch Unternehmen, die Scheiße bauen, aber in vielen Fällen würde ich mal sagen, gerade nachdem Influencer-Marketing jetzt schon länger existiert, hast du natürlich Erfahrungswerte, du hast Kennzahlen, weil irgendwann kommt der Geschäftsführer und sagt so, warte mal Leute, haben wir gerade 150.000 Euro ausgegeben und wissen nicht, ob es funktioniert oder nicht, wir wollen Marktforschung machen, wir wollen Zahlen haben. Mir hat eine gute Freundin, die für einen Handy-Publisher arbeitet und so diese typischen Billigspielchen, manchmal auch teureren Spielchen mittlerweile macht. Die Jungs von Dr. Freud machen ja auch gerade dieses Hammerless War. Und die hatte mir erzählt, dass die erfolgreichste Kampagne, die sie je gemacht haben, mit Leon Mascher passiert ist. Weil Leon Mascher zu denen gehört, wie zum Beispiel auch eine Dagi und eine Bibi, die perfekt darin sind, ihre Communities zu aktivieren. Mhm. Ja, also jetzt nimm mal so, das habe ich hier an der Stelle schon häufiger gesagt, David Hein, der sich hinstellt und sagt so, was für eine Community. So, ich freue mich, wenn Leute meine Inhalte gucken, Punkt. So, ne? Aber ich stelle mich nicht hin und sage so, oh, danke. Ihr seid meine besten Freunde. Ich liebe euch so sehr. Ohne euch wäre ich gar nichts. Ne? Und dadurch, Leute, die uns beide zum Beispiel verfolgen, die sind eher so, die freuen sich über die Inhalte, Punkt. Aber wenn ich jetzt sage, Leute, das neue Handyspiel, dann gehen nicht alle los und holen sich dieses Handyspiel. Ich glaube, wenn ich einen Film Muss ja mit dem Inhalt überzeugen. Ja, genau. Also wenn das ein geiles Spiel ist, ein geiles Produkt und die Leute haben Bock drauf, dann Ich glaube, das ist bei denen nicht so. Ich glaube, wenn das meine ich. Wir müssen mit Qualität überzeugen. Cher sagt einfach, holt euch das, das hilft mir. Und dann sagen alle, ja, okay. Die holen sich es erst und denken danach nach. Ja. Aber ich meine, bei mir habe ich, glaube ich, würde ich mal vermuten, dass wenn ich einen Film oder ein Spiel besonders empfehle, dann sagen Leute, oh, da höre ich jetzt mal auf. Ja, genau. Hört. Und wenn das dann scheiße ist, dann hast du dich aber für immer verbrannt. Ne? Ja, wobei, also ich habe das bei Filmkritiken ganz häufig gemerkt, denn wenn Leute nicht meinem Geschmack entsprochen haben. Ja gut, das Geschmack ist natürlich auch also, dann haben sie eher immer gesagt, okay, wenn der Hein sowas verreißt, dann finde ich den geil. Ja. Aber das ist eine Sache, die sich über die Jahre gestaltet. Aber bei Leon Mascher funktioniert das besser. Und dadurch eben, wie gesagt, kommen diese höheren Preise zustande. Trotzdem haben wir, jetzt um auf Dagi und so zurückzukommen, dieser Wert würde eigentlich nur dann stimmen. Wenn jedes Bild, was sie je hochgeladen hat, oder zumindest jedes zweite. Wir haben ausgerechnet, 6 Postings pro Monat müsste es geben, um auf diesen Wert, die der Typ hat. Ja, aber so viel postet sie gar nicht. Also es wäre wirklich fast, glaube ich, schon jedes zweite, jedes dritte, was dann darunter fallen würde. Wir sind 3 Monate zurückgegangen, haben jedes Bild angeguckt. Das hat nicht so lange gedauert. Ich glaube, es waren nicht so viele Fotos. Und zwar bei allen. Also bei Lisa und Lena, die haben auch am meisten gepostet. Und wir haben mal geguckt und tatsächlich hat die Dagi im September kein einziges Mal auf ihr, zumindest auf Foto-Stories, ist ja ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber zumindest bei Fotos kein einziges Mal Werbung gemacht und davor in den letzten beiden Monaten, also in August und Juli, 2 Mal im Monat. Bei Bibi haben wir nachgeguckt, die hatte auch im Juni und im August immer so eins, wenn man jetzt mal die Sachen, die Bilou haben wir jetzt mal nicht mitgezählt, weil es ihre eigene Marke ist und sie wahrscheinlich da kein extra Geld für bekommt. Und bei Lisa und Lena haben wir einen Werbepost, die angeblich laut diesem Experten zwischen 720 und 730.000 Euro im Monat durch Werbung bekommen und damit 8,4 bis 8,7 Millionen pro Jahr. Und ich kann euch sagen, dass sie das war ein Social Media, Die haben das letzte Mal, wann war das? Im Dezember 2017 haben wir das komplett zurückgescrollt, das erste Werbefoto, was wir gefunden haben beim Dezember 2000. Vielleicht haben wir was übersehen, aber das war das Erste, was uns aufgefallen ist. Ich kann euch sagen, für die Social Movie Night bekommst du keine 700.000 Euro. Sicherlich nicht. Und das ist halt, wie gesagt, also unter dem Gesichtspunkt, dass da ein TV-Sender versucht, Stimmung zu machen und ein Typ versucht, seine eigenen Firma oder seine eigenen Interessen offenbar durchzusetzen. Sieht zumindest für uns so aus. Muss man sich über solche TV-Beiträge immer wieder wundern. Wie gesagt, wir sind ja selber so, dass wir immer wieder auch sowas hinterfragen und gerne auch mal kritisieren. Aber auf diese Art darf es eben nicht passieren. Nee, ja, also wenn es uninformiert ist und halt so populistisch passiert, das finde ich ist nicht okay. Man kann ja darüber diskutieren. Kann ich auch empfehlen, an dieser Stelle eine Empfehlung aussprechen, zum Beispiel sich Ungleichland anzugucken auf Netflix oder auch online von der Bild- und Tonfabrik für den WDR eine Reportage über das eben dieses Thema. Werbung für Markennennung, die wie viel Werbung für öffentlich-rechtliches Fernsehen, obwohl es auf Netflix läuft, habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber es gibt es auch wahrscheinlich in der Mediathek. Ich habe mir das angeschaut, Ungleichland kannst du auf YouTube, glaube ich, sogar gucken. Ja, kann auch sein, aber es gibt auch einzelne Spots, aber es gibt halt einmal diese Doku und es ist ganz spannend, weil sie halt auch darüber reden, da ist halt ein Typ, der sich halt 80 Millionen Euro erarbeitet hat und klar gibt es da Leute, die Kritiker sind und sagen, der macht das halt mit Häuserbau, dass er halt Leute damit verarscht. Am Ende des Tages ist halt die Frage, es ist halt Angebot und Nachfrage. Am Ende, wenn die Leute die Miete zahlen, ist es dann unfair? Sollte er dann mehr für den sozialen Wohnungsbau machen? Sollte er mehr spenden? Sollte er seinem Türsteher, der unten das bewacht, sollte der dem mehr zahlen? Oder das ist eine ganz spannende Diskussion. Nun ist er leider auch, das kommt in der Sendung ziemlich durch, ein ziemlicher Schleimbeutel. Ein bisschen Schleimbeutel. Also hätte man bessere Leute vielleicht finden können. Relativ ekliger Typ. Auch da wollen natürlich viele nicht über das Geld reden. Das fand ich generell an dieser Kampagne dieses Ungleichland ganz cool, weil da haben ja ganz viele Leute online gepostet. Ich verdiene 1.900 Euro im Monat und dann hat jemand anders gepostet, ich mache das und das und verdiene damit 3.000 Euro. Da gab es so ein Interview, wo sie einen Schauspieler hingesetzt haben, der dann gar nicht sagen wollte, wie viel er verdient und sich so ein bisschen geschämt hat dafür, dass er so viel verdient und so weiter. Ist es bei mir ja auch so, ne? Wenn ich mit Leuten aus meinem Umfeld rede, ist es ja auch ganz häufig so. Also nicht nur, dass ich ganz häufig gar nicht weiß, was ich monatlich mache, so, weil es immer unterschiedlich ist und je nachdem nach Auftragslage, aber auch wenn in besseren Monaten oder Jahren, da ist es schon schwierig, so Leuten zu erklären, für die Arbeit, die du täglich machst, sowas kriege ich manchmal für einen Instagram-Post oder für ein Video. Und Ich bin, sage ich ganz offen, auch nicht glücklich damit. Ich habe ganz viele Fälle in den letzten Monaten und Jahren gehabt, wo ich mit Leuten gesprochen habe und gesagt habe, ich will nicht so viel Geld. Also aktiv gesagt habe, ja, das ist mir zu viel. Also kann ich auch bestätigen. Das haben wir teilweise schon in Verhandlungen gehabt. Ich hatte es erst neulich mit Universal, wo ich gesagt habe, das Geld kann ich nicht annehmen, will ich auch nicht annehmen, weil ich mich dafür schäme. Meine Mutter steht halt für einen Bruchteil davon, 11 Stunden auf dem Bein. Aber das ist die Frage, nimmt man da nicht einfach das Geld an und sagt, okay, jetzt tue ich damit was Gutes, ich stelle jemanden ein. Also wir haben jetzt zum Beispiel 2 Leute angestellt in der Firma. Mir wurde schon vorgeschlagen von anderen gesagt, du machst den Markt kaputt. Wieder andere haben gesagt, wenn du das Geld nicht annimmst, spende es doch lieber, wandert es woanders hin. Irgendein Unternehmen wird damit wahrscheinlich, wird das einfach für die nächste Marketingkampagne zurücklegen, während du es an Blut für die Welt spinnen können. Ich will es einfach nicht. Ja. Ich will es nicht, Punkt. Es gibt auch gar keine Erklärung, die ich da weiter zu sagen kann. Ich kann nicht, wenn mir jemand sagt, hier, mach mal das, und ja, jemand sagt, hier sind 15.000 Euro, das geht nicht. So, das ist einfach so. Und es ist natürlich blöde, jeder andere würde sagen, was bist du für ein Trottel? Aber ich habe so meine Prinzipien und die kann ich einfach nicht verraten. Das ist so mein Ding. Und das tue ich aber nicht, also ich mache da kein Posting für und sage dann so, ey Leute, ich habe gerade wieder 15.000 Euro. Also ich brauche auch keine Öffentlichkeitsarbeit, dass wir es jetzt hier besprechen, ist jetzt aus dem Thema heraus. Aber ich finde das ganz wichtig so. Ja. Und ich mag das auch überhaupt nicht, mich dann dafür rechtfertigen zu müssen, weil es eben Kollegen gibt, die da ganz dreist mit sind, auch gute Freunde, die sagen so, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, ist halt auch deren Ding. Meins ist es nicht. Selbst so Leute, einer, mit dem ich gerade sehr, sehr viel zu tun habe sogar, der hat zumindest mittlerweile verstanden, dass er mich einfach nicht voll quatschen soll. Der soll sich einfach die Taschen zuhauen, mach dein Ding, denke ich mir immer. Aber lass mich halt bitte so sein, wie ich bin. Ich würde sagen, wir kommen mal zum letzten Thema. Wir haben noch eins. Und zwar geht ein bisschen in die ähnliche Richtung wie Sat.1. Das wirkt im ersten Moment für viele, von dem, was ich dazu gelesen habe, wie ein Versuch in diesem Moment Funk, also das junge Angebot der öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, zu verunglimpfen, und zwar schon wieder, das ist ja schon mal vorgekommen mit der Welt, trifft es Worldwide Wohnzimmer, die angegriffen wurden von einem Artikel in einer Zeitung, ich glaube oder online zumindest, von einem Journalisten, dass sie in ihrem Format Ich hate da mal eine Frage, also die Hater-Interviews, waren David und ich beide schon mal zu Gast, Fettshaming betreiben, weil sie Excel 95 eingeladen haben. Wenn ihr nicht kennt, das ist so ein YouTuber-Marke Tanzverbot, so ein bisschen. Schon auch noch ein bisschen ekliger. Ein bisschen ekliger vielleicht noch, wir haben neulich schon mal ein Video angehabt. Der ist noch mal um einiges, also auch zu sich selbst. Also das ist wirklich unwürdig, wie er mit seiner eigenen Würde umgeht. Er ist schwer übergewichtig, ernährt sich auch, glaube ich, nicht besonders gesund, auch vor Kamera, und zelebriert das so ein bisschen richtig krass. Ja, hatte eine Freundin, hat sie dann nach einer Woche nicht mehr. Und also lebt halt auch Dinge aus, wo du denkst, so Junge, dein Schamgefühl mag zwar nicht existent sein, aber verstehst du nicht, dass du dir nichts Gutes damit tust. Genau, und auf jeden Fall, den hatten sie in diesem Interview. Und der kriegt natürlich da, muss man dazu sagen, die rufen vorher immer dazu auf, dass man ihnen bösartige Fragen zu diesem YouTuber schickt. Da kamen natürlich ganz, ganz viele Fragen zu seinem Gewicht, zu seinem Aussehen. Und die werden ihm da an den Kopf geworfen. Das sind natürlich, das ist eine große Community, ist ein bisschen Crowdsourcing, da sind echt kreative Beleidigungen dabei. Ne? Da sind richtig, also wirklich bösartige, aber auch teilweise echt kreative Sachen dabei. Ja, wobei du weißt selber, die sind nicht echt. Ne? Also in Teilen skripten die sicherlich auch selber und kriegen die nicht von Fans. Das ist zum Teil, oder anders, es ist meistens sogar so, sie kriegen die Fragen, kriegen sie so in der Rohfassung, zum Beispiel, warum bist du so doppelmoralisch? Mhm. Aber immer das Ende, nämlich du, diese Alliteration, die sie hinten ranhauen, ja. Du fettleibiges Schwabbelding oder da denken jetzt keine sie, Alliteration. Denken aber sie vielleicht selber auch ab und zu nochmal was aus, kann ja auch noch sein. Fast immer. Genau, also das weiß ich gar nicht, also hast du vielleicht mehr Infos als ich, aber das Also ich habe es bei mir mitbekommen, weil ich habe bei, sie fragen ja auf Twitter, wollt ihr den haten? Meistens ist die Person dann selbst verlinkt und ich sehe ja die Reaktion. Yeah, okay. Und bei mir war es schon zweimal der Fall, dass ich gesehen habe, okay, die Fragen sind so oder so. Ich habe die dann in der Sendung wiedererkannt und am Ende sind immer diese selbstgestrickten Beleidigungen dran. Die auch häufig so Alliterationen halt sind. Esel, fickender, Pferdegesicht. Auch keine Alliteration, aber ihr könnt euch selber eine ausdenken. Deswegen, also, und das ist halt meistens von ihnen selber rangehauen. Okay. Das heißt, dieser Teil, den sie jetzt dann, also wahrscheinlich dieser Bodyshaming-Teil. Obwohl haben sie inzwischen auch einfach dadurch ihre Zuschauer hintrainiert, dass sie sich selber die Sachen so also ausdenken. Dieser Bodyshaming Gegenteil ist halt wahrscheinlich dann hauptsächlich von ihnen befeuert. Und dann ist bei einem Excel eben auch noch der Fall, was willst du zu dem mehr sagen? Es ist ja wie bei mir. So, bei mir habe ich halt immer, dieselben, in den beiden Folgen, in denen ich war, kam in beiden Fällen dieselbe Kritik, weil es gibt halt offen gestanden jetzt nicht so viele Angriffspunkte. Und so ist es bei ihm auch. Alle Fragen, die kamen, gingen da auf sein Übergewicht von Excel 95. Und das und da kam halt die Kritik her, dass das quasi da ein öffentlich-rechtliches Format. Und das hat dann Steffen Niggermeier auch mit aufgenommen, also quasi einer der, würde ich sagen, renommiertesten Medienkritiker überhaupt, und hat das auch nochmal verlinkt. Und da haben sie sich dann mehrfach verteidigt auf eine Art und Weise, die ich tatsächlich nicht so klug fand. Nee, sie wurden dann biestig in den Kommentaren. Genau, also das Ding ist, ich glaube nämlich, es ist schon sehr offensichtlich, dass das Format, ich hate da eine Frage, dass sich damit nicht groß auseinandergesetzt wurde, würde ich jetzt mal behaupten, weil eben, wie gesagt, es nicht in jeder Folge um Bodyshaming geht, sondern ganz oft sind eben auch inhaltliche Kritik dabei. Bei Leon Ascher zum Beispiel. Ja, genau. Wenn man da über diese eben zugedachten Beleidigungen wegschaut, sind da zum Teil eben sehr gute, bissige Fragen dabei. Ja. Bissige Fragen, die sie in ihren Interviews wiederum nicht stellen. Und deswegen muss ich auch sagen, wir haben beide daran teilgenommen. Ich habe das auch gerne gemacht, weil es eine coole Möglichkeit ist, sich mal mit diesen Hate-Kommentaren, die natürlich oft gar nicht von Hatern selbst kommen, sondern von irgendwelchen Leuten, die halt einen sogar mögen, aber genau, sich die Sachen deswegen ausdenken. Und sich aber trotzdem mit solchen Sachen mal auseinanderzusetzen, das war auch oft ganz, ganz amüsant. Und gerade bei Katja Krasavic zum Beispiel fand ich, das war ein ganz tolles Beispiel. Da kommt sie ganz menschlich rüber. Da kommt sie echt gut rüber. Da hat sie sich echt toll dazu geäußert, hat toll reagiert auf die Kritik und ist gut damit umgegangen. Und ich fand auch Montana Black neulich, weil ich mag die Folgen am meisten, weil ihre Fragen pendeln bei mir zwischen plump und peinlich. Aber wird auch nicht nachgefragt, hat ja bei Montana Becker schon mal angesprochen, dass sie ein bisschen schade finden, dass sie da nicht noch mehr machen. Ja, aber bei der Hate da mal eine Frage, waren halt eben ein paar Sachen dabei, die ich ziemlich cool fand. Ne? Mhm. Und ich mag halt die Folgen am meisten, wo sie halt dann schlagfertig drauf reagieren. Das ist ja ein Format, was ein anderer Kanal, nämlich wie hießen die? Dislike heißt das Format. Hyperbowl. Hyperbowl TV. Ja, genau. Oder auch, eigentlich ist es ja komplett geklaut von Celebrities Read Mean Tweets. Ja, oder so Roast Yourself. Ja, genau. Die Roast von Comedy Central und so weiter. Also in den USA, also ich finde, Celebrity Read Mean Tweets ist ein super lustiges Format. Und ich würde nie davon ausgehen, dass das in irgendeiner Form, und das war so ein bisschen das Argument, da gehe ich halt tatsächlich mit, dass diese kreativen Beleidigungen, die ihm da in den Kopf geworfen werden, und dass es halt die ganze Zeit nur um sein Aussehen und sein Gewicht geht, dass das, und das ist das, hat auch Stefan Niggemeier dann unterstrichen, dass das Mobbing legitimiert. Ja. Und zwar gerade auch bei jemandem, der vielleicht aus gesundheitlichen Gründen übergewichtig ist, da kommt ja auch dieses Bodyshaming-Thema wieder mit rein. Und da muss ich denen leider recht geben, was ich sagen muss, okay, ich finde tatsächlich, ist ein bisschen problematisch, wenn man dann nur Fragen hat und du sagst es schon, es gibt auch wenig Möglichkeiten bei ihm, dann lässt man das Interview vielleicht halt einfach komplett weg mit dem Hater-Interview. Aber da wollen sie auf die Klicks halt nicht verzichten, das ist halt das Ding. Bei den Celebrity Read Mean Tweets, da werden eigentlich die Tweets selbst vorgeführt. Also was ich da ganz cool finde, ist, dass sie durch diese, manchmal sagen die Hollywood-Stars ja auch gar nichts. So, es gibt ja mehrere, wo einfach ein Gesicht verzogen wird oder in den meisten Fällen sagen die gar nichts, sondern lesen den Tweet und Punkt. So wird abgeblendet. Ganz wenige nur reagieren selbst oder so oder machen eben zeigen einen Stinkefinger oder so, sondern häufig wird halt einfach nur gelesen, Matt Damon guckt in die Kamera, guckt traurig, guckt besorgt, was auch immer und es wird übergeblendet zum nächsten. Und dadurch bist du, finde ich, wird so, ist das gar keine Satire, sondern führt dieser Kommentarkultur im Internet halt schön den Spiegel vor, zeigt aber auch, wie reagieren besonders bekannte Personen darauf und Punkt. In dem Fall aber, wie gesagt, ist es hinkonstruiertes Mobbing tatsächlich. Ja, ich glaube, das Format wäre super, wenn man Kritik raussuchen würde, die halt wirklich unter den Sachen geschrieben wurde und eben nicht extra dazu aufruft, oder die zu Fragen hassen. Oder die Fragen, die sie sich nicht zu trauen stellen, ganz offensichtlich, Denn der gerade. Ja, die kritischen Fragen zu Montana Black oder so da mit einzubringen. Eben, oder zu Leon Mascher, also weil sie sind ja eigentlich so. Gerade der, also Dennis und Benny sind eigentlich zwei, die mehr als bissig sein können. Ja, und absolut. Das sind sie nur in ihren komischen Top 5-Formaten. Ja. Oder komische Dinge, die sind ja tatsächlich gar nicht schlecht, aber da sind sie es, wenn der Gast nicht da ist. Sie können es einem nicht ins Gesicht sagen. Und das finde ich schade und das könnten sie in dem Ding ausleben. Stattdessen machen sie aus einer Excel 95 die Vorführshow. Ich muss aber trotzdem sagen, ich habe das Video jetzt gesehen und ich verstehe irgendwo diese Kritik und irgendwie nicht, muss ich sagen. So, weil ich finde, also gerade weil sich der Excel der Sache insofern stellt, weil das ist bei dem ja auch Masche. Das ist Content bei ihm. Das macht er ja bei sich genauso. Sein Content ist darauf. Aber darum, das war ja nicht das Argument. Es ging nicht darum, dass das ihn vielleicht verletzen könnte. Sondern dass es eben, dass eben Kinder das sehen und sagen so, das sind Beleidigungen, ich habe jetzt neue Beleidigungen, die ich anderen Kindern an den Kopf werfen kann. Oder anscheinend ist es voll okay, jemanden dafür zu beleidigen und auch so wirklich hart zu beleidigen. Also wie gesagt, ne, Beleidigung ist eine Straftat in Deutschland. Da gehe ich mit. Und da muss ich auch ehrlich sagen, finde ich das Format in manchen Punkten fragwürdig. Das und dass sie da das komplett abblocken, einfach nur sagen, nee, Satire ist lustig. Ja, ja. Und ich habe es nicht verstanden, habe mich nicht damit beschäftigt. Okay, ist schade, ja. Aber ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen Reflexion zeigt und sagt, wir machen jetzt zum Beispiel mal ein Video gegen Bodyshaming und gegen diese Beleidigungen oder sowas, werfen das damit rein und sagen, okay, beim nächsten Mal achten wir ein bisschen besser darauf, dass das in den Kontext gesetzt wird und dass die Fragen vielleicht ein bisschen mehr inhaltlich sind und nicht nur aufs Aussehen abzielen. Wie gesagt, das bringt halt mehr Klicks und die Jungs sind da schon sehr klickfixiert. Ich finde aber, du könntest es eben trotzdem sein, weil sie sind ja aktuell, bis auf, weil Dislike ist ja, glaube ich, wieder da. Die machen ja aktuell wieder Sachen, haben ja lange pausiert oder dieses Hyperbowl hat lange pausiert. Ich weiß gar nicht, ob es das als Dachfirma noch gibt oder ob das vielleicht. Doch, die produzieren auch für Funk relativ viel als Unternehmen. Aber nichtsdestotrotz, sie sind eigentlich somit die erfolgreichsten und einzigen, die das in Deutschland machen. Sie könnten es eigentlich tatsächlich eben genauso machen wie Celebrities Read Mean Tweets und nämlich, dass sie sagen, wir lassen diese konstruierten Beleidigungen weg. Und stellen halt wirklich nur noch kritische Fragen. So, also ich glaube auch, ich lache. Über die Beleidigung habe ich auch noch nie gelacht, sondern über die Fragen. Genau. Also ich habe auch in der Vergangenheit gemerkt, das hast du bei Montana Black auch ganz gut gemerkt. So, also es gibt schon mal eine Beleidigung, die sorgt für einen Lacher, aber meistens ist es so, hatte ich ja auch schon, dass ich bei Beleidigungen mich gelacht habe. Aber meistens ist es so, dass viele, beobachte ich dabei, dass sie dieses Lachen verschlucken, weil die Kritik da vorher so trifft, dass sie gar nicht lachen können. Und das ist eigentlich immer ein gutes Beispiel für, okay, jetzt bist du auf dem richtigen Weg, so ein Format cool zu machen. Denn da bin ich dann gespannt auf die Reaktion. Kommt dann ein zynischer Kommentar oder kommt eine ehrliche Antwort? Ja. Ist bei vielen ja unterschiedlich. Ich fände das sehr viel spannender, als mir so eine Kommentarshitshow anzugucken. Aber wie gesagt, was reden wir hier? Da gibt es so ein paar Baustellen bei den Jungs. Ich finde die Kritik an Funk insofern affig dann. Die ist mega affig, weil das, also als jemand, wir haben ja beide mit Funk schon zu tun gehabt. Zieh mich damit nicht mit rein, du bist hier der Worshipper von uns beiden. Ja, aber wir haben auch mit Nerdscope ja damit zu tun gehabt, zumindest mit dem SWR und dem Öffentlich-Rechtlichen und so weiter. Und das ist einfach völlig skurril zu behaupten, dass da irgendeine Agenda mitschwingt oder Funk, der irgendwas mit zu tun hat, sondern das ist etwas öffentlich-rechtlich finanziert. Die sind da eigentlich auch sehr vorsichtig. Also ich kann mich erinnern, bei uns damals bei Nerdscope gab es mehrfach so, sie haben uns ja fast nie reingeredet, aber ich weiß, dass wir. Wenn wir über die Stränge geschlagen haben, dann haben wir das auch mitbekommen. Dann wurde uns gesagt, achtet mal darauf. Lass das mal. Und ich glaube, wenn es ein Thema ist, worauf die achten, dann sind es solche Themen wie Bodyshaming, Mobbing und so weiter. Und egal. Auf jeden Fall. Vielleicht kriegen die beiden ja Kritik auch von oben und müssen sich was überlegen. Und ich hoffe, dass sie dann unseren Podcast hören unseren Vorschlag annehmen. Und ich hoffe auch, dass die beiden dann, sobald sie die Kritik angenommen haben, bei BookBeat mal vorbeischauen. Hashtag Werbung. Genau, das ist noch eure Gelegenheit. Ein Monat kostenlos. Und zwar bookbeat.de/Lästerschwester mit AE oder auf der Website einfach den Rabattcode Lästerschwester mit AE nehmen. Einen Monat kostenlos hören. Netflix für Hörbücher. Und jeden weiteren Monat kostenlos gibt es weiterhin die Lästerschwestern. Wir sind bald bei einem Jahr, Robin, im Januar. Ja, ist krass. Jetzt haben wir schon Herbst. Es wird draußen kühler, aber unsere Herzen bleiben warm. Gut, meint jetzt nicht so sehr, aber ich freue mich immer wieder, dich zu sehen. Und wir hören uns dann bald wieder. Macht uns gerne mal weiter Gastvorschläge. Wir haben letzte Woche ganz viele Leute bekommen, die gesagt haben, oh, Merle Floyd, Aber ich glaube, die Kombination ist insofern ganz gut, weil Flo halt auch einer ist, der wahnsinnig viel aus dem Nähkästchen plaudern kann. Ja. Man merkte aber, vier sind einer zu viel. Und wir fallen uns halt zu oft ins Wort. Ja, ja, ja. Aber es haben wir auch schon, also selbst bei dreien wird es ja manchmal schwierig. Diese Zweierkombination ist einfach super, wenn man wartet immer, bis der eine fertig ist und hat seine Idee. Ja. Und deswegen, aber Gäste immer, wir haben auch neulich nochmal gehört, dass die Folge zu Artikel 13 allen super gefallen hat. Ich hätte gerne mal Max da, so. Ich würde gerne diese Sache mit Werbung, so, weil ich mit ihm jetzt auch darüber gesprochen habe. Aber ich meinte, du bist ja auch einer, der wie er sagt so, Werbung, wow, was ist daran schlecht? Ja. Ich sagte, wenn sie gut gemacht ist. Ich meinte dann zu ihm, sehe ich anders, weil ich bin einfach zu sehr Hippie im Geiste, als dass ich sage, nein, zu viel Werbung finde ich eben nicht cool und finde es eben dann, wenn man nur noch Merch anpreist, weil einen Punkt hatte ich ihn tatsächlich bekommen mit dem Merch in seinem Gamescom-Video, meinte ich so, erinnerst du dich an eins deiner ersten viralen Videos zu Liant, wo du dich aufgeregt hast, dass er sein Merch den Leuten anpreisen will. Was macht deinen Merch besser als sein Merch? Und da meinte er tatsächlich, hui. So, und deswegen würde ich gerne mal so ein Gespräch mal spüren. Ich werde ihn, glaube ich, mal einladen, über das Thema, weil dann sind zum ersten Mal hier die Leicester-Schwestern auch unterschiedlicher Meinung. Und wie gesagt, könnt ihr gerne Vorschläge machen. Ja, das war's. Damit sind wir fertig. Hört euch Hörbücher an, Hashtag Werbung.